Hallo Du Kinder. hattest den Ton schon an, Chris. Hast du ihn jetzt Okay. aus? Ja, dann hatte ich ihn jetzt aus. Jetzt soll er wieder Jetzt ist er wieder an. Oh, einmal mit an. Profis, Chris, Alter. Ohne Spaß. Ich halt's nicht aus. Donnerstagabend, 20 Uhr. Herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Ja, mal wieder ein bisschen Chaos am Anfang. Das ist ja wie früher. Wir schauen uns heute Terror Management Theory an und Archetype gestalten. Geht das heute nicht um die Kohlzucht in der Weser-Elber-Bucht? Also ich würde gern Personalverträge im 16. Jahrhundert angucken. Das wäre auch interessant. Vielleicht, Chris, hast du was anderes? Irgendwas mit Journalismus im Netz oder so? Ja, Vielleicht, habe dass ich, man ja. damit. Zufällig habe ich das Skript bereit. Von der Republika vielleicht auch noch. Ja, von der Republika. Oh, super. Wer ist denn da alles zu Gast? Nur unsere Liebsten, Liebsten. Ja, aber also Republika, also das geht ja dann wie Butter über zur Terror-Management-Theory, weil ja die Angst vor dem Tod und wie das gemanagt wird. Und also ich habe sowas Ähnliches wie Todesangst, wenn ich die Republika angucke und mir ausmal, wie viel Einfluss die auf unserem Journalismus haben. Das ist ja schon also existenzbedrohende Ängste, die mir da so den Rücken hochkriechen, wenn ich Ich mir habe die so angucke. eben erst wieder ein schreckliches Video, ich glaube von Zapp war es, gesehen, wo die Frau Brodnik als Expertin vorgeführt wurde, das der Chris gepostet hat. Das war nicht von Zapp, das war Report München, aber das kann Oh, man so das und war so in Bayern Report München, dann angucken. habe ich es mit dem anderen Ja, verwechselt. Ja, aber auf jeden sowas Fall, mit also Zapp war wie auch das, schlimm. da kann man echt die Uhr nachstellen. Wenn Republika war, werden diese Leute irgendwie zu den Themen in den Medien rumgereicht, die da was irgendwie gesagt haben. Es ist jedes Jahr dasselbe. Man nennt es auch Agenda-Setting. Also. Oder eine Hand wäscht die andere. Ein Ja. Hund wäscht den anderen, heißt Ja, die wollen ja auch auf die anderen Veranstaltungen eingeladen werden. Ja. Ne? das. Ja, also für deine drei TinCon-Tickets kannst du wegen mir von mir ein Republika-Freitagsticket haben, oder was? Ja, ne? Für einen netten Artikel über die Republika, da kriegt man direkt die Tickets für die nächsten drei, vier Konferenzen zugesandt als Gesinnungsjournalist. Aber hey, ich greife vor. Ja, dann spiele ich mal ab. Haben und wir begrüßen gleich nach einem kurzen Film hier auf der Bühne Silke Burmeester, Dunja Hayali, Georg Ressle und Kai Gnifke. Aber erstmal der Film, der kommt jetzt. Ich mache meinen Ton aus wegen Sonst kommt Musik Alan oder Parsons so. das Project und will Tantiemen von uns. Kann sein. Wir haben bestimmt eh schon wieder ein Strike. Scheiß Bots, Alter. Silke Burmeister. In was Vielleicht für soll. einem Land leben wir eigentlich? In einem, in dem der öffentliche Rundfunk betreutes Denken an den Menschen vornimmt. Und dann guckt man auch immer Ich ganz halte ernst die dazu. ARD nach wie vor für rechtspopulistisch. Ja, ich auch. Oh Gott. Oh, die Dunja, die Gute. Ich hab sie so lieb. Irgendwie erinnert mich der Typ an Bernd das Brot. Weißt du, der. Meinungsfreiheit gibt es nicht ohne Meinung. Der hat sich schon mal für die Republika eingeschossen, was das Niveau angeht. Ja, schöne Tautologie. Ja, nur um die vier Gäste mal ein bisschen zu beschreiben. Wir haben halt eine Journalistin, eine Nachrichtenreporterin, einen Herrn, der im ARD einen relativ hohen Posten Ich freue hat, mich, dass so viele da sind. Redaktionsleitung, und den Chefredakteur vom WDR Monitor Magazin. War WDR, oder? Im Monitor-Magazin haben sie mal ein Produktionsverbot für Videospiele gefordert. Also das Monitor-Magazin ist noch das Format, was hier am weitesten, sage ich jetzt mal, mit Recherchetätigkeiten, investigativem Journalismus und solchen Sachen noch zu tun hat. Wie die ihre Themen auswählen, da kommen wir gleich auch noch dazu. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, also ich habe auch meine hohe Meinung vom Monitor Magazin gemacht, gehabt, aber das war, bevor ich mir diesen Talk angeguckt habe. Ja, das ist halt der Punkt. Wie werden die Themen ausgesucht? Und da wird halt schon sehr viel, ja, da kann man schon sehr viele an den Stellschrauben verstellen. Und das werden die Damen und Herren hier auch gleich besprechen. Auf einem sehr fragwürdigen Niveau. Ja, let's go. Wir wollen über Journalismus und Journalisten und Journalistinnen im Netz uns unterhalten. In einer Zeit, in der Kollegen und Kolleginnen zunehmend im Kreuzfeuer stehen. Das merken wir beim Monitor, das merken alle Kolleginnen und Kollegen. Das ist was anderes, genau, als hier wird gegengefilmt. Bla, bla, bla. Warum labert der Typ hier? Ich stehe einfach mal auf und mach mal ein Bild vom Im Publikum. Kreuzfeuer stehen. Und wir wollten uns insbesondere darüber unterhalten, ob es nicht auch darum geht, dass wir uns ja grundsätzlich mal darüber unterhalten müssen, welche Rolle wir Journalisten nicht nur im Netz, sondern auch in dieser Gesellschaft spielen. Ob sich die Rahmenbedingungen so verändert haben, dass wir über Grundsätze, die wir bisher für immer gültig bezeichnet haben, geändert haben. Was heißt es, wenn Menschen, insbesondere uns Kollegen und Kolleginnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, entgegenrufen, wir hätten gefälligst neutral und objektiv zu sein? Sind das dann die Grundwerte, die es tatsächlich zu verteidigen gilt? Oder müssten wir nicht eher mit journalistischen Vorbildern wie Egon Erwin Kisch den aktivistischen Journalisten wieder rauspacken und raus von der Zuschauertribüne rein ins Geschehen gehen, um tatsächlich Debatten mitzugestalten, weil wir vielleicht wieder in so etwas wie einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand stecken, der den Journalisten und die Journalistin in einer ganz anderen Rolle fordert. Ja, da steckt ihr doch immer drin. Da steckt ihr doch die ganze Zeit drin. Also ich meine jetzt nach eurem eigenen Vorstellungen, weil selbst wenn ihr jetzt keine AfD gebe oder so, dann hättet ihr eure komische scheiß Identitätspolitik mit überall Rassismus und was der Teufel nicht was, institutionellem Sexismus und so, wäre auch trotzdem da Ausnahmezustand. Und warum können die nicht einfach mal einen anderen Begriff für einen biased Journalisten verwenden, wenn es heißt, ja, man muss in die Debatte eingreifen, man kann nicht neutral bleiben? Okay, gut, aber dann nennt euch doch irgendwie, ich weiß nicht, Propagandist hört sich so schwer an, aber Politiker ohne Mandat. Ja, oder Aktivist, aber bitte könnt ihr das lassen, euch Journalisten zu schimpfen, wenn ihr es per Definition nicht seid, weil es ist einfach nur mangelhafter, schlechter Journalismus, wenn ihr eine Haltung habt, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr aktiv in der Diskussion werden wollt. Ihr seid für mich Erfüllungsgehilfen, um die Realität zu verstehen. Ihr sollt mir objektive Informationen liefern und nicht euer persönliches Weltbild mit einweben in die Informationen, die ihr mir zusammenfasst. Das wäre so die Idee hinter dem Jobjournalismus. Ja, aber ja. Du musst das verstehen, Abel. Das muss ja nicht immer so bleiben. Ja? Astronauten können ja auch Astronauten sein, wenn sie das mit dem ins Weltall fliegen schon lange aufgehört haben. Ja, manchmal fliegen auch Weltraum offen in den Weltraum. Aber gut, ich möchte hier mal ganz gerne einen kleinen Exkurs machen über den Egon Erwin Kisch. So, weil der wird ja hier so beiläufig erwähnt, der kommt später auch nochmal zur Sprache. Nur ganz kurz für unsere Zuschauer, Egon Erwin Kisch ist mittlerweile bekannt, weil der einen Medienpreis, also es gibt einen Medienpreis, der nach dem benannt ist. Im Endeffekt ist das ein Journalist gewesen, der von den 1900er Jahren bis 1948 aktiv war. Ursprünglich war er in Prag unterwegs, hat da quasi in einem Umfeld, was halt solche journalistischen Standards, wie wir sie heutzutage haben, nicht hatte damals, hat er halt gewisse Methoden geprägt, die wir heute beispielsweise als investigativen Journalismus verstehen würden. Beispielsweise ist er in der Prager Unterwelt unterwegs gewesen, hat halt auch Interviews gemacht mit Nutten und mit Zuhältern und mit Kriminellen und mit anderen Leuten, mit denen Journalisten normalerweise nicht gesprochen haben damals. Und was er auch gemacht hat, ist, er ist in verschiedene Länder gefahren, wenn irgendwelche geopolitischen Aktivitäten da waren, ist er halt im Endeffekt dahin gefahren, hat vor Ort Reportagen gemacht und vor Ort investigativ in Anführungszeichen Leute interviewt, die sonst nicht interviewt wurden. Allerdings hat der Herr irgendwann eine politische Wendung mitgemacht. Und zwar hat er sich komplett dem Kommunismus verschrieben. Ja, und da übertreibe ich jetzt nicht, wenn ich das so sage, weil der im Endeffekt nicht nur bei seiner späteren journalistischen Tätigkeit, sondern auch bei seiner persönlichen Tätigkeit dem Kommunismus in Europa und Amerika generell sehr stark gepusht hat, ideologisch gesehen. Er ist dann auch zu seinem Lebensende in die Tschechoslowakei zurückgekehrt und hat da ein Parteiamt in der Partei, Kommunistischen Partei damals halt wahrgenommen, kurz bevor er gestorben ist. Also er ist ein Hardcore-Kommunist gewesen, Bolschewik gewesen, aber was er auch gemacht hat, er hat halt bestimmte Methoden im Journalismus etabliert, die damals halt noch nicht gang und gäbe waren, so wie sie heute gang und gäbe sind. Deswegen ist er relevant, aber ideologisch eindeutig gefärbt, und dass sich hier auf den Kisch berufen wird, ja, tja, ist ein politisches Signal. Finde ich also, auf jeden Fall großartig. Sorry. Das ist jetzt keiner, der am Tisch sitzt, oder der Kisch? Nee, da warst du noch nicht da, glaube ich. Da bezog sich ein Zitat drauf, also okay. Man hat ihn zitiert. Hallo Mammon, ja, Egon Erwin Kisch ist ein Journalist gewesen, der hat in den 1900ern bis 1948 gelebt, und auf den wird sich hier gerade positiv bezogen, okay. Weil ja, Journalismus plus Aktivismus gleich gut nach der Rachid Prop. Darüber wollen wir heute sprechen, am Anfang hier auf der Bühne, am Ende dann gerne auch mit euch und Ihnen. Und ich stelle deswegen ganz kurz die Runde vor. Ich freue mich sehr, dass Silke Burmester da ist, die als Kriegsreporterin für die Taz jahrelang von der Medienfront berichtet hat. Toll, dass du da bist. Kriegsreporterin. Ich glaub's ja nicht. Jetzt verarschen die sich ja noch gegenseitig. Wie kann er denn sie mit jemandem gleichstellen, der wirklich im Krieg Reporter? Das war halt so ein Witz irgendwie. Die hatte so einen Helm immer auf mit ihrer komischen Kolumne oder was das da gewesen sein sollte. Und ja. Aber ich sehe das auch in Anlehnung an den Egon Erwin Kisch, weil der war beispielsweise beim Spanischen Bürgerkrieg, wie auch so andere Journalistenleute und Autoren, kontemporär, aktiv, ja, und darauf wird hier konkret Bezug genommen, ja, weil er meint, ja, die Silke Burmester wäre quasi eine Journalistin im besten Sinne von Egon Erwin Kisch, ja, und wenn man das auf die Methoden bezieht, okay, aber wenn man es auf die Politik bezieht, bekommt es halt schon mal eine ganz andere Dimension, und ja. Kai Gnifke kennen viele auch als Mr. Tagesschau, der Chef von ARD aktuell, der eigentlich in der ARD oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die steht, die so viel Distanz halten, dass gar nichts mehr dazwischen geht. Willkommen hier. Er hat ja nicht verstanden, habe ich auch nicht verstanden. Ist irgendwie auch falsch, oder? Und Dunja Hayali, von der ich gerade erfahren habe, und das hat mich dann echt überrascht, dass sie zum ersten Mal auf der Republika da ist, obwohl doch im letzten Jahr über dich gesprochen worden ist, aber offenbar nicht mit dir, die, glaube ich, in ganz besonderer Art und Weise erfahren hat, was es heißt, im Fokus zu stehen, im Hasssturm zu stehen, mit Tweets und Kommentaren, die sie im Netz abgibt. Toll, dass du da bist, bin sehr gespannt, was du gleich zu sagen hast. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Menschen kommentieren jeden Kram, den ich mache. Ja, und hier wurde auch sehr akkurat dargestellt, der einzige Claim to Fame, den die Frau Hayali hat, ist im Endeffekt, oh Gott, im Internet sind so viele Hater und es wurde so viel gegen mich gehatet. So, und das hat die im Endeffekt, da hat die ihren Hebel angesetzt und ihre ganze Karriere darauf aufgebaut. Sie ist quasi Dunja Sarkisien ohne die bescheuerte Videospielkritik. Und ganz kurz zu meiner Person, weil einige mich vielleicht auch nicht kennen. Ich stehe für diese wunderbare Sendung aus der analogen Welt. Seit 52 Jahren gibt es die Sendung, seit 52 Jahren gibt es auch mich. Aber das ist nur ein Zufall. Wir haben in den letzten Jahren in besonderer Weise erlebt, dass es heißt, mit einem Magazin, das als meinungsstarkes Magazin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterwegs war und das auch im Netz als meinungsstarkes Magazin unterwegs ist, was es heißt, wenn man plötzlich rausgepickt wird von insbesondere rechts außen, wenn Menschen meinen, sie müssen nicht nur ein Format und deren Inhalte, sondern auch die Personen, die es vertreten, nicht nur kritisieren, sondern auf eine Art und Weise angehen, wie ich das zumindest in den Jahren zuvor so nicht erlebt habe. Ja, rein in die Diskussion. Der Journalist als Beobachter oder... Ich will, möchte es nochmal sagen, der Herr, der vertritt hier das Magazin Monitor. Und Monitor ist ja immer ein... Also in der Vergangenheit hat es gute Dienste geleistet, der Aufklärung der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren, ja... gibt es halt immer wieder das Problem mit, wie werden die Themen ausgewählt, die besprochen werden. Ja, und trotz dem ganzen Kommentar vorhin mit Egon Erwin Kisch und der wird auch noch so ein paar andere sehr, sehr seltsame Kommentare von sich geben, ist der hier immer noch der Einzige in der Runde, den ich noch so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen in der Realität noch so ein bisschen verankert. Und das sagt schon viel aus. Oder als Mitplayer, Silke, du hast ja jahrelang dich mit diesen Fragen auch beschäftigt. Wo siehst du dich als Journalistin heute? Also ich sehe mich sozusagen als beides, weil es eine Frage dessen ist, was ich gerade arbeite. Also ich bin freie Journalistin und habe ich jetzt den Auftrag über, ich hatte mal einen Biobauern, das ist von mir ein so beliebtes Beispiel, weil man kann es nicht mehr hören, über einen Biobauern zu schreiben oder dass da was in eine Straße über seinen Hof geplant ist, oder äußere ich mich zu einem Thema, das ich als äußerungswürdig erachte, was gesellschaftspolitisches, und da sind ganz unterschiedliche Rollen, und das finde ich für mich ganz wichtig, das klarzukriegen, in welcher Position bin ich, wann spreche ich wie, da unterscheide ich sehr deutlich, und generell habe ich aber festgestellt, also für mich ist es so, dass ich sage, es gibt keinen objektiven Journalismus, wir alle sind geprägt durch unsere Sozialisation, durch unsere Lebensbedingungen, durch die Gesellschaft, wir können nicht objektiv sein, weil wir immer uns mitbringen mit unserer Sicht und unserem Verständnis der Dinge. Und, ja, richtig, kann ich mal kurz sagen. Dieser Meinungsjournalismus ist natürlich keine Arbeit, ne? Was Arbeit macht, ist Recherche. So. Ja. Das ist halt dann schon was anderes. Also einfach Meinungsjournalismus ist einfacher, natürlich. Ja, auch dieses, wir alle sind geprägt. Ja, natürlich sind wir geprägt, aber du kannst ja auch durch Bildung dir Methoden aneignen, mit denen du weiterhin objektiv schreiben kannst und deine Prägung verlassen tust. Also ja, ich glaube, der große Unterschied ist, bei den Biobauern, da geht es ihr halt um die Sache, weil es ihr ansonsten halt scheißegal ist. Und bei dem anderen Ding, wie sie das schon beschreibt, halt eben Gesellschaftspolitik. So. Und das ist halt das, wo sie die Welt so haben möchte, wie sie die haben möchte. Ja, ich wollte das auch nur grundsätzlich mal angemerkt haben. Also diese Unterschiede gibt es ja schon, dass man eben ein bisschen Aufwand betreibt oder dass man einfach irgendwie seine Meinung schreibt. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, die Frage ist halt wirklich, was ist Journalismus? Ne? Ist es Reportieren? Ist es Recherche? Ist es Moderieren? Ist es Sachen darstellen? Halt präsentieren fürs Publikum? Und das wird ja auch in dem Talk alles in einen Topf geworfen. Ich sehe da schon eine Differenzierung. Ja, weil Journalist... Dann ist es so, dass ich bin halt so unglaublich Mensch. Und ich bin halt ein Mensch, der A, denkt und dann als nächstes sich aufregt. Und von daher kann ich sehr schwer oftmals da mich komplett zurücknehmen und habe für mich eben dann auch die Rolle gefunden zu sagen, ich bin an dieser Schnittstelle. Also ich bin auch sozusagen aktivistisch tätig, weil ich sage, ich bin da und dafür und dafür, das vertrete ich jetzt. Und das Wichtige ist für mich aber, dass das erkennbar ist. Also ich tue nicht so, als sei ich neutral oder objektiv und schreibe dann in eine Richtung, sondern ich sage, hey, das finde ich richtig, weil. Ja. Was soll man dazu sagen? Das ist selbstevidenter Nonsens. Humbug. Ja. Das Schwachfuchs Stufe 4. Also, dann soll sie halt Bücher schreiben über Themen, die ihr im Herzen liegen und so, wie das andere Leute auch machen, aber sie soll das bitte nicht Journalismus nennen. Ja, also Informationen zusammenfassen, objektiv weitergeben, Meinung raushauen, bist du mehr Entertainer. Brauchst du das ist ja eine Form von Journalismus, so Kolumne schreiben, Meinung, Kommentar oder so, das gehört ja schon dazu, aber es ist ja kein wesentlicher Teil, denke ich mal. Das ist ja eher die Tür dann oder so. Mittlerweile ist das schon ein wesentlicher Teil, aber halt eben deswegen, weil es halt billig zu produzieren ist. Denke ich auch. Ja. Ja, und du hast ja also früher auch eine ganz andere Gewichtung gehabt. Also da war dann halt mal ein Kommentar in der Zeitung oder so. Und heute musst du schon suchen, dass du einen Beitrag findest, der nicht irgendwie gefärbt ist. Ja. Und so sehe ich mich. Für die Tagesschau ist es ja nochmal eine ganz andere Diskussion, immer wieder zu sagen, seid gefälligst neutral, seid gefälligst objektiv. Das ist das, was viele damit verbinden. Aber auch ihr wählt ja aus, auch ihr seid ja in dem Sinne subjektiv und die alte Diskussion, die es schon lange gibt und 2014 in so einem Briefwechsel zwischen Glenn Greenwald und Keller von der New York Times mal neu thematisiert worden ist, in dem Greenwald der New York Times vorgeworfen hat, das ist ein Pseudo-Objektivismus, dem ihr frönt. Ihr wählt aus, die, die auswählen, haben ganz bestimmte Interessen und wenn ich sehe, wie in letzter Zeit von interessensgesteuerter Seite, insbesondere auch von rechts beim Thema Ausländerkriminalität, das Thema so weit gepusht wurde, bis auch die Tagesschau nicht mehr drumherum kam, zu sagen, wir müssen das jetzt möglicherweise thematisieren, obwohl wir sowas bisher nie thematisiert hatten, einfach weil es ein Debattenthema ist. Was ist denn das bitte für ein Narrativ? Ja, also er spricht ja auf den Glenn Greenwald an, der zu Recht gesagt hat, ihr trefft die Auswahl. Das ist ja genau. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, Meinung aufgrund von ihren eigenen Biases, ja, die ja auch sein können, ja. Aber wenn er jetzt sagt, aber auf einmal muss die Tagesschau über irgendwelche rechten Einzelfälle bla berichten oder sonst irgendwas, da zeigt sich halt dieser Bias, ja, weil die Leute denken, das ist nicht relevant, ja, das ist regionale Berichterstattung, das ist nicht was in die Tagesschau gehört, weil die Tagesschau hat nicht die Aufgabe, also die haben halt einen intellektuellen Blick auf die ganze Sache. Die sagen nicht, die Tagesschau soll die Nachrichten bringen, sondern die sagen, ja, die Tagesschau soll die relevanten Themen des gewünschten gesellschaftlichen Diskurses auf die Agenda schreiben. Ja, das ist wirklich deren Meinung. Das sagen die später ja auch noch in einem Talk, mit anderen Worten. Aber das nur einfach, wie die auf diese ganze Sache gucken. Ja, weil hier wird sich darüber beschwert, so, oh Gott, hier wird irgendwie Druck von irgendwelchen Partikularinteressen nachgegeben und deswegen wird ein Thema in den Nachrichten gebracht. Also ich persönlich muss sagen, ich glaube nicht, dass da die AfD oder irgendwelche anderen Leute irgendwie großartig Druck auf die Journalisten ausgeübt haben, damit dieses Thema auf die Agenda kommt, weil sobald ein Thema im gesellschaftlichen Diskurs ist, muss es an sich in den Abendnachrichten gebracht werden. Aber wenn man halt denkt, die Nachrichten sind halt nicht dazu da, die Fakten, just the facts, zu bringen, sondern einfach nur den gesellschaftlichen Diskurs, den gewünschten gesellschaftlichen Diskurs darzustellen, dann kann man es natürlich kritisieren. Ja, also was, die haben ja eine sehr, sehr philosophische Ansicht, was Nachrichten überhaupt sind, die, glaube ich, der Normalmensch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil der Normalmensch will wissen, was ist passiert und nicht, wie soll der Diskurs laufen. Ja, das ist ein bisschen mit Relevanz begründet, ne? Dass das irgendwie Einzelfälle, regionale wären oder so. Und dass sie deswegen nicht berichten würden. Also, darum ging es doch, glaube ich, oder? Mal geworden ist, dann sieht man doch daran, dass diese alten Begriffe von Neutralität und Objektivität nicht mal für so einen Tanker wie die Tagesschau mehr gelten, oder? Nee, sehe ich komplett anders. Muss ich vielleicht vom Berufswegen auf, weil ich extrem befangen bin. Aber natürlich bemühen wir uns um Objektivität, wohl wissend, dass niemand irgendwie die ultimative Objektivität erreichen wird. Aber um das Beispiel gerade aufzugreifen, wir sind doch nicht dafür da, um die Themen, die uns nicht gefallen, großräumig zu umfahren, sondern ganz im Gegenteil. Da müssen wir das Thema bei den Hörnern packen, müssen es thematisieren, müssen das Ding von dem Kopf auf die Füße stellen, müssen den Leuten die Fakten liefern. Aber was wir eben nicht tun dürfen, und da trennen sich auch unsere Wege ein bisschen, wir sollten nicht den Leuten sagen, was sie zu denken haben oder welche Meinung wir jetzt für richtig finden. Und wir sollten es schon überhaupt nicht subkutan tun, also so irgendwie in das Wording so einrieseln lassen, nach dem Motto, die sollt ihr bitte schön doof finden und das sollt ihr gut finden, das wäre fatal, dann glaube ich, würden wir unsere Glaubwürdigkeit wirklich verspielen. Nee. Ja, dann ist das ja jetzt wohl passiert. Also. Aber echt. Absolut schlimm, absoluter Kulturmarxismus, der hier propagiert wird, ja, der sagt sogar wortwörtlich, wir müssen das Thema vom Kopf auf die Füße stellen. Ja. Ja, das ist dieses typische, wir müssen mit einem komplett anderen Blickwinkel draufhauen. Vom Kopf auf die Füße stellen, oder was? Was für ein Kulturmarxist, Entschuldigung. Es ist halt dieses typische, lasst uns mal normale Dinge angucken und dann eine merkwürdige philosophische Linse aufsetzen und dann sieht plötzlich alles ganz anders aus und das müssen wir dann beschreiben. Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Also ich glaube, die Rechten haben da schon ein bisschen Druck gemacht, also mit dem Bestehen darauf, dass eben auch regionale Nachrichten solche Messerüberfälle oder so dann trotzdem auch in den großen Nachrichten gebracht werden sollen. Ja, nicht nur die Rechten. Also ich habe mich auch drüber gewundert, als sie irgendwie gemeint hätten, diese eine Nummer da, wo die ertränkt wurde, das wäre nicht wichtig. Und im Endeffekt, einen Tag später hat die New York Times darüber geschrieben. Also ja. Es geht nicht darum, dass es nicht wichtig ist als Thema, sondern dass die es als nicht wichtig empfinden für den gesellschaftlichen Diskurs. Deswegen habe ich da gerade so auch so viel rumgelabert, weil die sehen das halt aus einem sehr philosophischen Blickwinkel, was sollten die Abendnachrichten sein? Und wie gesagt, ich glaube, der normale Mensch will einfach wissen, was ist passiert und nicht, wie habe ich das jetzt gesellschaftlich einzuordnen? Wir sind dafür da, den Diskurs, den es in der Gesellschaft gibt, abzubilden. Und wie gesagt, auf eine Faktenbasis zu stellen, dafür wählen wir aus. Die Kriterien, nach denen wir auswählen, sind transparent, das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Das heißt aber auch nicht, dass jeder das so übernehmen muss. Aber nochmal, wir bieten den Rohstoff für gesellschaftlichen Diskurs. Aber abbilden, was ist ja eine beliebte Formulierung und die gilt natürlich auch für die Tagesschau oder ihr nehmt die ja auch für euch in Anspruch. Wie sehr seht ihr die Gefahr, dass ihr zum verlängerten Arm von Kampagnen dann doch werdet? Weil es gibt ja diesen Versuch von rechts jetzt insbesondere, dieses Thema Ausländerkriminalität oder Einzelfälle. Es ging ja um Einzelfälle, wo die Tagesschau lange gesagt hat, wir thematisieren es nicht, weil es ein regionaler Einzelfall ist. Dann wurde das in den sozialen Medien so hochgekocht, dass irgendwann die Tagesschau auch nicht mehr drum herum kam, darüber zu berichten, weil die Kampagne eben so groß geworden ist. Dann ist es ja nicht mehr nur abbilden, was ist, sondern dann heißt es auch, dass man solche Kampagnen weiter betreibt. Nee, erneuter Widerspruch. Das ist keine Kampagne. Sondern wenn in der Bundesrepublik eine Debatte entsteht über die Kriminalität von Flüchtlingen und die Frage, sind die jetzt mehr kriminell oder weniger als andere Menschen, dann ist es unsere Aufgabe, es abzubilden. Ich weiß ja nun wirklich, wovon ich rede, als wir über den fürchterlichen Mord an der Studentin in Freiburg nicht berichtet haben. Dann haben wir gesagt, es ist ein Kriminalfall. Und so tragisch und so fürchterlich der ist, aber das ist nicht das, was in eine Tagesschau gehört, weil sonst hätten wir alle Hände voll zu tun, alle Gewaltverbrechen aufzulisten. Wenn dann aber in den Folgetagen eine Debatte entsteht, an der sich wirklich bis in die obersten Staatsspitzen irgendwie alle relevanten Gruppierungen beteiligen, dann kann es doch nicht sein, dass wir dann sagen, ach nee, das Thema, das könnte missbraucht werden, nee, lass mal lieber stecken. Nein, dann haben wir die Aufgabe zu sagen, was ist jetzt tatsächlich die Faktenbasis dafür? Das glaube ich, das müssen wir machen, das ist das, was die Leute für ihre 17,50 Euro im Monat von uns verlangen können. Ja, also im Prinzip ist das, was er gesagt hat, richtig. Und was der Monitor Heini meinte, mit den Kampagne ist mal wieder so ein bisschen, sieht man mal, was denen im Kopf rumspukt, ne? Sind schon so in diesem Modus von wegen, alles, was unserer Politik nichts nützt, ist eine Kampagne von unseren Gegnern. Ja, also. Also ich stimme dir zu, was du gesagt hast, aber ich glaube nicht, dass der Kai Kniffke das jetzt wirklich so damit sagen wollte, weil eine Kampagne ist das ja, wenn beispielsweise gesagt wird, hier, über die Silvesternacht in Köln wurde nicht berichtet und darüber soll berichtet werden und die Bevölkerung will das haben und dann springen auch politische Parteien auf diese Forderung drauf auf. Ist das dann eine Kampagne? Ja, vielleicht. Ja, aber es ist genauso gut eine Kampagne, wenn man irgendwelche anderen ideologischen Werte propagieren will. Und die Frage ist halt, von wem wird die Kampagne gestartet? Ja, wird die Kampagne gestartet von Privatpersonen, wird die Kampagne gestartet von politischen Parteien oder wird die Kampagne direkt von den Journalisten selber gestartet? Und das darf nicht passieren. Das ist der Knackpunkt. Das Ding ist doch aber auch Kampagne. Ja, Alan Kurdi, das Bild bei der Flüchtlingskrise, das ist doch dann auch Kampagne. Also weißt du, du kannst doch nicht einfach nur auf die Ereignisse schauen und dann dir überlegen, ich werde jetzt selektiv darüber berichten, was ich glaube, meinem politischen Lager dienlich ist. Also, ja, und vor allen Dingen aus der Silvesternacht haben sie ja noch eine Kampagne gemacht für Reform des Sexualstrafrechts. Ja, also so, ekelhaft. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Danke, Dunja. Ich schreibe hier fleißig mit. Dunja schreibt fleißig mit, 1:1. Wie sehr hat sich für dich die Erfahrung, die du ja auch in den letzten 2 Jahren gemacht hast, dein eigenes journalistisches Selbstverständnis geändert? Würdest du sagen, du bist mehr reingegangen in diese Diskussion? Du hast ja geworben dafür, auch diese Debatten anzunehmen und mit Leuten, die dich von rechts attackiert hatten, auch in diese Diskussion einzusteigen. Hat es auch dein Selbstbild als Journalistin verändert, dass du gesagt hast, raus, runter aus, von der Tribüne, rein aufs Spielfeld? Also erstmal ist mir das zu einfach, immer nur alles auf rechts zu schieben. Das ist sicherlich ein großer Teil, gerade wenn wir über Shitstorm sprechen. Aber wir können nicht einfach so tun, als wären alle, die sich mit Hass und Hetze im Netz beschäftigen oder sie äußern, dass es jetzt immer nur von rechts käme. Das mal zum einen. Die war definitiv noch nicht auf der Republika. Welche Erkenntnis, ja. Ich glaube, diese Ansicht, die steht, glaube ich, sogar in der Hausordnung von der Republika. Also das ist natürlich nur ein Witz, aber so gefühlt auf jeden Fall. Mein Selbstverständnis zum Thema Journalismus hat sich eigentlich nicht besonders verändert, denn ich schließe mich im Grunde beiden an. Also was die Objektivität betrifft, niemand von uns, das hat Silke gerade erklärt, kann objektiv sein, sondern wir versuchen neutral zu sein und wir sind eben auch Journalisten geworden. Wir haben unser Handwerk gelernt und wissen, die meisten jedenfalls von uns, was sich dann gehört. Und es gehört sich eben genau dessen bewusst zu sein, dass wir eben nicht komplett objektiv sind. Das heißt, wir treten einen Schritt zurück und versuchen uns dann der Sache wiederum zu nähern. Das heißt, wir sind subjektiv, versuchen aber neutral zu sein. Wie geht das? Indem du dir deine Subjektivität bewusst vergegenwärtigst, dass du dich fragst, was macht das mit mir? Zum Beispiel merkst, das regt mich wirklich auf. Warum regt es mich auf? Weil ich dann und dann schon mal was Ähnliches erlebt habe oder das mit so oder und dann. Du bist persönlich betroffen. Du hast, weiß ich nicht, selber einen Pflegefall oder du hast 2 Nichten, die gehen zur Schule, unterrichten dort und erzählen dir jeden Tag von ihrem Alltag und der ist irgendwie fürchterlich und so. Und dann machst du plötzlich ein Gespräch mit der Bildungsministerin zum Thema Schule und musst dich aber erstmal wieder zurücknehmen mit all den emotionalen Fakten, die du da bekommen hast und versuchst dich der Sache eben ganz anders zu nähern. Und deswegen sage ich nochmal, wir haben es ja gelernt. Das sind auch erstmal Fakten. Hallo? Was sind emotionale Fakten? Also die Bildungsministerin, die spielt da, die liest ihren vom Pressesprecher vorgezeichneten Text da ab im Interview. Und du nickst einfach nur und sagst ja, ja, ja und musst die Erfahrungen, die du aus deinem persönlichen Bekanntenkreis hast, hinten anstellen. Weil, genau, ich meine, die Dame, die nennt ja hier sogar ein paar Probleme, die es tatsächlich gibt, ja. Und ihr kennt doch alle die Interviews mit irgendwelchen Leuten, die halt aus der Politik auf Bundesebene diese Probleme einfach nur plattbügeln und sagen so, ja, aber wir haben große Fortschritte gemacht und wir werden neue Programme auflegen und bla und bla und bla, aber nie wirklich konkret auf die Probleme eingehen. Ja, ich meine, wir haben gerade das Problem mit dem BAMF am Hochkochen. Ich bin immer noch gespannt, wie damit überhaupt umgegangen wird. Ja, aber gar nicht. So, das so darzustellen, zu sagen so, ja, auch wenn meine Freunde mir alle sagen, ja, das ist scheiße in der Schule und da gibt es Probleme und bla, und dann sagt mir die Bildungsministerin genau das Gegenteil. Ja, man soll als Journalist Fragen stellen, man sollte es nicht so aktivistisch machen, die Leute persönlich bloßzustellen, ja, aber einfach die Erfahrungen aus dem persönlichen Umkreis zu ignorieren, als Journalist, ach, ja, da muss man ja schon ganz handwerkliche Dinge, das, was Sie gerade geschildert haben, Mainstream hin oder her, aber was ist denn, wonach, so, natürlich selektieren wir, wenn man jetzt das böse Wort nimmt, wir entscheiden, welche Meldung bei uns im Morgenmagazin gezeigt wird und welche nicht, weil wir nicht mehr die ganze Welt abbilden können. Ich habe schon mal gesagt, der berühmt-berüchtigte Sack Reis in China, den kannst du heute live beim Umfallen auf Facebook zugucken. Das können wir aber alles nicht mehr abbilden. Das heißt also, wir müssen natürlich schauen, was ist, muss ich dir nicht sagen, Neuigkeit, Relevanz, möglicherweise aber auch gerade Redethema, ne? Das sind die Dinge, die wir natürlich tagtäglich anbringen. Und dann gibt es auch für uns Journalisten, wer will, die Möglichkeit, sich einzumischen. Ich tue das auf meiner Facebook-Seite, das ist meine private Kommentarseite, auch wenn wir nie, darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen, nicht mehr privat sein können, weil natürlich jeder meinen Namen auch mit dem ZDF verbindet. Aber ich sehe wirklich bei aller Neutralität überhaupt nicht ein, für Grundwerte und Grundsätze wie Pluralität oder Humanismus oder Vielfalt oder Toleranz oder Respekt und gegen jegliche Vielfalt. Form von Vielfalt, ja. Die Grundwerte wie Vielfalt. Wo kommt denn die Vielfalt her? So, die Grundwerte stehen hier irgendwo im Grundgesetz. Artikel 2, das Recht auf Vielfalt oder was? Ich weiß so ich zähle Werte auf, die irgendwie neu dahergekommen sind, weil eine aktivistische Clique das Wort gepusht hat in die Öffentlichkeit und jetzt stehe ich dafür ein. So. Und ich setze mich hin und behaupte, ich wäre neutral, während ich ein politisches Schlagwort bereits verwende. So. Das ist wie wenn du sagen würde, ja, White Genocide. So, wenn du das hören würdest, ja, dann würdest du dir auch denken, na, ist vielleicht nicht unbedingt neutral. Vielfalt, ja, meine Güte. Ja, ich meine, sie weiß halt, was das Publikum hier hören will. Am Anfang hat sie sich auch erstmal hingestellt, das Publikum gefilmt. Da hat sie ja schon mal Applaus für bekommen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, bei der Republika, du musst einfach nur genug Buzzwords hintereinander in schneller Reihenfolge mit Kommata zusammengesetzt sagen und dann kannst du das Publikum so richtig in Rage machen. Und Rassismus oder Extremismus oder Islamophobie, Homophobie, Antisemitismus, mich da einzusetzen, weder als Mensch noch als Journalistin. Und wenn einer ein vernünftiges Argument hätte, dann denke ich darüber gerne nach. Aber bis jetzt hat mir keiner irgendwie eins genannt. Also, ja. Aber. Darf ich eine Sache? Ja. Eine Sache möchte ich ganz kurz sagen, weil dann viele sagen, das merkt man doch im Morgenmagazin, die ist doch total irgendwie gesteuert und wie auch immer. Das schlichteste Beispiel ist das Thema Obergrenze. Und daran erkennt man, dass weder das eine noch das andere die Haltung von Hayali ist. Horst Seehofer hätte ich gefragt, was machen Sie mit dem 200.001? Da würde jeder, das ist klar, dass die das fragt. Ja. So, dann kommt Cem Özdemir, dem würde ich aber sagen, wie geht's denn ohne Obergrenze? Wir können ja nicht die ganze Welt aufnehmen. So, sehen Sie, also weder das eine noch das andere bin ich. Aber das ist vielleicht... In der Sendung. Ja, ja. Aber machst du es dir nicht ein Stück zu einfach? Weißt du, weder das eine noch das andere. Ich würde das jetzt gerne einordnen wollen in den gesamtgesellschaftlichen Kontext. In der Haller-Studie hat man festgestellt, dass während der Flüchtlingskrise 2015 alle Tageszeitungen überwiegend positiv Bericht erstattet haben, und zwar zu 70%. Und 70% positive Berichterstattung zur Flüchtlingskrise ist einfach nicht realitätsgerecht. So. Es ist generell nicht positiv, vertrieben zu werden. Es ist generell nicht positiv, dass man hier 100 Euro ausgibt, um eine Person pro Tag zu verpflegen und im Irak oder in Ägypten oder im Libanon oder in Jordanien halt 1 Euro verwenden würde. So, das ist alles nicht unbedingt positiv, aber irgendwie sitzt sie jetzt da und sagt, ja, ich würde ja da schon mal so ein leicht kritisches Frächchen stellen, aber irgendwie so der gesamte Kontext vom Journalismus, wie er regelmäßig stattfindet, da spricht er ein ganz anderes Bild. Der spricht ein belächelndes, ich sehe ein Muster, wo ich das positiv zuordnen kann, wer der Bösewicht ist, wer der Held ist und wir retten jetzt. So, das ist der Journalismus, der da gerade hockt und grinst und lächelt. Ja, und sagt, was sie machen in Wirklichkeit, ist was ganz anderes eben. Ne? Ja. Was sie behauptet hat. Ja. Tja, und sie sagte ja auch, dass sie die kritischen Fragen je nach interviewter Person stellen würde. Und da kann man sich einfach mal angucken, was die Dunja Haladi für Interviews geführt hat, ja. Und wenn der Horst Seehofer sagt, ja, der 251., der tut mir leid, aber der scheitert dann am Bürokratiestaat, dann stellt sie natürlich direkt eine kritische Nachfrage. Aber bei der anderen Sache sagt sie direkt so, ja, also das kann ich natürlich verstehen. Und ja, also je nach Interviewpartner reagiert sie ja auch unterschiedlich, weil sie ja auch ihre eigene Ideologie hat und die sei ihr ja auch mal gelassen und so weiter und so fort. Nur sie stellt sich ja hier so als Sinnbild der Objektivität dar und die Sachen, die sie sagt, sind ja nicht falsch, weil man objektiv sein muss. Nur das ist ja der Knackpunkt. Sie selber hält sich nicht an ihre eigenen Regeln, was diese Sachen angeht. Ja, und das ist halt... Fach, also nee. Zu sagen, einerseits bin ich ja neutral, einerseits... Einerseits bin ich ja neutral, aber dann bin ich natürlich die private Dunja Hayali, die angesichts der wichtigen Werte, die es zu verteidigen gibt, dann doch eher die aktivistische Journalistin bin, weil das ist ja nochmal der Unterschied. Wir müssen einmal, wir immer alles in Schubladen packen. Ja, ja. Also, aber das ist vielleicht ganz wichtig, weil das genau das Rollenverständnis ist, das da draußen gespiegelt wird und mit dem wir uns auseinandersetzen. Und wenn ich versuche, drei Bilder von Journalisten mal zu kategorisieren, da gibt es sicher Überschneidungen. Ach, mir fällt gerade noch was ein zu diesem Ding, wo sie gerade meinte, gesteuert. Das hatten wir ja auch geguckt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich weiß schon nicht mehr, wie lange das her ist. Auf jeden Fall hatte sie sich da mal mit einem Kritiker getroffen, die Ayali. Und dieser Kritiker, der meinte so, ja, sie sind auf jeden Fall gesteuert. Und sie sagt so, ja, von wem denn? Ja, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall gesteuert, hat er dann irgendwie gemeint. Und das ist so ein Typ, den sie halt aufgetrieben haben, der dann da irgendwie stellvertretend für ihre Kritiker irgendwie stehen sollte. Und dann sagt, da gibt es den objektiven, beobachtenden, scheinbar neutralen Journalisten oder die Journalistin, die mit nichts irgendwas zu tun hat und tatsächlich versucht, die Dinge nur so zu beschreiben, wie sie ist, mit der Gefahr, dass man sich zum verlängerten Arm von Kampagnen macht. Dann gibt es den meinungsstarken, kommentierenden Journalisten, der sauber trennt zwischen Kommentar und Fakt. Und dann gibt es den aktivistischen Journalisten auf der anderen Seite, der ganz klar sagt, wir leben in Zeiten, in denen es wichtige Werte zu verteidigen gilt. Wir leben in einer Art Ausnahmezustand, so hat Egon Erwin Kisch das genannt. Und wir müssen jetzt unbedingt tatsächlich ganz anders Diskussionen führen, weil wir ja nicht aus dieser Gesellschaft herausgelöst sind. Das sind schon Rollenbilder, finde ich, wo ich mich zumindest täglich, wenn ich diese Sendung moderiere, wenn ich auf Twitter unterwegs bin oder wenn ich auf Facebook kommentiere oder wenn ich einen Tagesthemenkommentar mache, jedes Mal frage, in welcher Rolle bin ich da eigentlich und feststelle, dass es diese Trennung, die wir gelernt haben, so in Zeiten des permanenten Rückkanals, der permanenten Auseinandersetzung gar nicht mehr gibt. Aber da musst du doch, wenn ich eine Sache nur dazu sagen darf, dafür... Das ist aber auch jetzt einfach, ne? Das ist auch wieder so wie die Rechten angeblich die Tagesschau dazu getrieben haben, über die Kriminalität zu berichten, haben ihn jetzt die Kommentare und die Möglichkeit des Konsumenten auf seinen Scheißdreck antworten zu können, dazu gebracht, ja, die Neutralität über Bord zu werfen. Das finde ich sehr interessant, ne? Diese These. Ja, aber dann merkt man mal wieder, dass er halt seine eigene Entscheidung auf die anderen projiziert. So kommen die ja auch auf die Idee, dass alles irgendwie gesteuert und gemacht und Kampagne und so ist. Ja, wie gesagt, was sie hier sagen, ist ja nicht falsch, nur sie wenden es nicht auf sich selber an, sondern sie sagen immer hier, die zeigen mit dem Finger auf die anderen. Die Süddeutsche oder die FAZ oder die Junge Freiheit oder wen auch immer auf. Da ist immer noch Berichterstattung und der Kommentar und andere Genres. Und das ist natürlich das, was wir alle unterschreiben können. Da ist das ein oder andere. Die Trennung geht im Netz verloren und das ist halt ein Hauptproblem. Aber das eine ist natürlich immer noch ganz klar getrennt und auch da sind Fehler gemacht worden. Ich glaube, das würden wir alle so unterschreiben, dass das mal durcheinander gegangen ist. Das Problem in Anführungsstrichen oder die Chance liegt aber natürlich im Netz. Und da geht es dann schon ein bisschen durcheinander, das gebe ich gerne zu, aber das, was Sie gerade gesagt haben, teile ich überhaupt nicht, das ist so belehrend oder von oben herab. Jeder hat doch auch sein Recht darauf, seine Meinung, wenn er sie denn kennzeichnet, zu äußern. Und noch einmal, es geht ja nicht um Parteipolitik. Alle Themen, die ich gerade genannt habe, haben nichts mit parteipolitischen Dingen zu tun. Sie stehen im Grundgesetz, sie stehen sogar im Rundfunkstaatsvertrag drin. Also deswegen, so ganz bin ich nicht bei dir. Und Vielfalt steht nicht im Grundgesetz, soweit ich weiß. Und auch nicht im Rundfunkstaatsvertrag. Oder da beim letzten bin ich mir nicht so sicher. Und diese dritte Kategorie, die weiß ich nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Der aktivistische Journalist. Ja. Der, den du eigentlich, finde ich, ganz gut für dich selbst gerade in Anspruch genommen hast, als du gesagt hast, es geht doch darum, Werte zu verteidigen. Also man kann es einen wertegebundenen Journalismus nennen. Man kann sagen, wir verteidigen hier auch was. Es geht nicht nur darum, zuzuschauen, wie diese Gesellschaft zugrunde geht, sondern uns insoweit einzumischen, dass wir sagen, wir haben auch was zu verteidigen. Und ich glaube schon, dass das eine Haltung ist, in der nämlich dich war, also zumindest bei Twitter nehme ich dich so wahr, in der nämlich auch ich war. Aber warte. Er sagt, man muss die Gesellschaft verteidigen. Das ist mir jetzt zu viel Soldier-Mindset. Der braucht ein Scout-Mindset. Ja, vor allem, ich meine, die Gesellschaft verteidigen. Welche Gesellschaft denn? Diese furchtbar patriarchalische, rassistische Gesellschaft mit diesen ganzen Kartoffeln und so? Mit diesem ganzen Nazitum, was hier herrscht? Die will man verteidigen, diesen schrecklichen Kapitalismus? Also da machen wir aber unsere Journalisten nicht den Eindruck, als wollten die Gesellschaft unbedingt verteidigen. Nein, also Und ich selber merke ja auch, dass es bestimmte Situationen gibt, wo ich nicht mehr anders kann. Und selbst Kai Kniffke stellt sich irgendwann hin und sagt, verdammt nochmal, auch wenn wir bei der Tagesschau die Partei AfD nicht mehr rechtspopulistisch nennen, ich halte sie nach wie vor für rechtspopulistisch und damit ja auch in gediegeneren Worten eine Art Kampfparole ausgibt, oder nicht? Nee, ist überhaupt keine Kampfparole, sondern wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir niemals belehren wollen und ich glaube auch nicht belehrend waren. Dass wir aber gerade zu Beginn... Niemals belehren wollen, was so der Marker, das Alleinstellungsmerkmal des deutschen Journalismus ist, dass er absolut von oben herab auf die Leute runterschaut und belehrend ist. Das ist... Meine Fresse, das ist wie, naja, ich habe noch nie jemanden hier Bier trinken sehen, das ist komplett, also gibt's hier gar nicht, nö. Ja, also, Hashtag kurz erklärt, Hashtag Faktenfinder. Ja, also. Nicht belehren. Das gilt auch nicht mal für die Öffentlich-Rechtlichen alleine, das gilt auch für andere, Süddeutsche und so weiter, sicher auch so. Also wir haben doch einen absolut belehrenden Journalismus. Das macht ihn ja gerade auch so grauenhaft. Weil wenn du von oben herab jemandem was erklärst und er eventuell einen besseren Wissensstand hast wie du, dann wirkt es ziemlich herablassend. Wenn du aber weniger über das Thema weißt als Journalist, die Fakten aber immer noch objektiv zusammenfasst, kann jemand, der klüger ist, trotzdem was mit deinem Geschreibsel anfangen. Aber wenn du dich in ein Thema reinliest, bist du oftmals besser informiert, wie der Journalist, der jetzt nur einen Ausschnitt wegen Tagesgeschäft über das Thema schreibt. Und gerade da ist dann die Bruchstelle zwischen, warum die Leute immer weniger den Journalismus ernst nehmen und leiden können, dass das eben von oben herab belehrend ist. Meine Güte. Beginn der ganzen AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Das hat eine ganze Weile gebraucht. Und deshalb haben wir, das immer dann noch wie so ein Stigma. Hat sich das denn geändert, frage ich mich gerade. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe gerade vorhin ja diesen Beitrag von Monitor Bayern da erwähnt, über die AfD und da trieft es nicht zwischen den Zeilen, da trieft es aus den Zeilen. Da trieft es aus der Brotnecke, ja. Ja, aber auch die Kommentare am Anfang von dem Sprecher sind so... Ja, also es geht da um die Demonstration in Berlin und ich habe irgendwie so gedacht, so, ey, wie redest du denn darüber? Habt ihr das gerade gehört, was die Burmester gesagt hat? Ich nicht. Die hat gesagt, es hat ja leider nicht geklappt. Ach so, jo. Ja. Also zu dem, das bedauern sie am meisten. Also nicht den Fehler, den sie gemacht haben, nicht die rote Linie, die sie als Journalismus überschritten haben, in seiner Gesamtheit sozusagen fast. Nee, sie bedauern, dass es nicht geklappt hat. Das ist immer das Gleiche mit diesen Leuten, echt. Aber wir belehren ja nicht. Die können wenigstens noch ja, so tun, als würden sie sich an die Regeln halten. Oder also wenigstens behaupten, wie die Hayali. Das Problem ist ja auch, dass die Presse eigentlich ein Gegengewicht zur Politik sein soll. Dass das eine Kontrollinstanz für die Politik sein soll. Wenn sich aber Presse und Politik im Endeffekt gegenseitig jetzt nur noch auf die Schulter klopfen und sich versichern, dass die ganz sicher keine Nazis sind und wie schlimm doch die anderen sind, dann funktioniert halt auch diese Kontrollfunktion der Presse nicht mehr. Dann werden manche Leute vielleicht weniger kritisch behandelt, auch wenn sie in Berlin im Kanzleramt sitzen und nichts machen seit Wochen mal wieder. Ja, vor allen Dingen Politiker werden dann mit Vorsicht behandelt, weil die sind ja auch diejenigen, die Kohle ranbringen. Ja, und wenn man darauf hinweist, wie das dann, das werden wir Sonntag sicherlich in aller Breite besprechen, das Thema Elon Musk, wenn jemand wie er dann sagt, ich habe aber das Gefühl, dass ihr nicht ganz neutral seid, Presse, dann wird sofort ausgepackt. Werden die Wagen in den Kreis gestellt und dann wird auf die bösen Wilden draußen geschossen, die irgendwelche haltlosen Harassment-Behauptungen irgendwie... Immer noch da dran geht, die rechtspopulistische AfD. Und haben gesagt, ja, die Leute kennen diese Partei noch nicht, die müssen es erstmal einordnen können. Dann haben wir irgendwann mal gemerkt, mittlerweile ist diese Partei bekannt, es braucht dieses Etikett nicht mehr, weil was hat dieses Etikett gemacht? Es hat genau diese Wirkung entfaltet, dass die Leute sich irgendwie stigmatisiert fühlten. Und das braucht es nicht. Und wir sollten auch nicht zwischen den Zeilen den Leuten irgendwie sowas unterjubeln. Deshalb habe ich gesagt, ich halte die nach wie vor. Wir halten die nach wie vor für rechtspopulistisch. Das kann man, glaube ich, theoretisch ganz gut herleiten. Gauland sagt es, by the way, auch selbst. Aber wir müssen es nicht immer denen jetzt so auf die Stulle schmieren. Wir haben sehr intensiv intern auch drüber gerungen, das, was Sie angesprochen haben. Das Problem ist aber nicht nur, dass ihr es nicht auf die Stulle schmieren sollt, ihr sollt es auch nicht unters Mehl mischen. Versteht ihr es nicht? Für wie doof haltet ihr eure Zuschauer? Ja, vor allem, woran ich da jetzt die ganze Zeit denken muss, ist, es gab ja wieder jetzt, als Tote Biscuit gestorben ist, gab es ja irgendwie jeden Tag 3-4 Artikel wieder mal, wo der Name Gamergate drin gefallen ist. Immer in einem ganzen Absatz, wo man das nochmal wieder einordnen musste, als Hasskampagne gegen Frauen und weiß der Teufel nicht wie was. Na, also. Ja, soviel zu dem Thema. Ja, wir haben gemacht, das macht was mit uns. Ich merke, wenn ich da so einen Text schreibe, es schwillt mir der Kamm bei so ein paar Dingen. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Deshalb ja, nein, nicht, wir keine journalistischen Eiferer. Wir müssen halt schauen, wo gehen wir damit hin. Also wenn Ihnen der Kamm schwillt, dann haben Sie ja die Möglichkeit, in den Tagesthemen Kommentar zu sprechen. Und das ist ja wieder die Sache mit sich das bewusst machen und dann eben gucken, okay, was mache ich damit? Also ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie richtig sein muss, diese Impulse alle zu unterdrücken, sondern eben zu sagen, okay, aber das hat in der reinen Nachrichtensendung nichts zu tun, sondern das ist was Kommentierendes, also gehe ich damit dahin. Die Frage ist doch die Häufigkeit. Für mich ist es relativ... Also wenn man damit bombardiert wird, wie er schon sagt, dann merken sie es eben irgendwann. Ne? Wenn sie es merken, dann finden sie es doof. Und wenn sie es doof finden, ja, dann gibt es eben Kritik. Ja, und nicht nur Kritik, sondern auch einen Glaubwürdigkeitsverlust. Ob der jetzt angebracht ist oder nicht, ganz dahingestellt. Aber es führt zu Glaubwürdigkeitsverlust. Und das ist ja auch ein großes Problem, das Medien momentan haben. Also dadurch, dass ich so freie Journalistin bin und nicht in diesen, ich nenne das jetzt mal Institutionen arbeite, für mich ist das ja relativ einfach. Ich habe das Gefühl, ich bin Journalistin vor dem Hintergrund, dass ich Mensch bin. Und vor dem Hintergrund, dass ich Mensch bin, kann ich all diese Dinge unterschreiben, die Dunja eben so wunderbar und wahrscheinlich vollständig aufgezählt hat, wo ich das toll finde, dass sie nicht eins vergisst. So, und ich ja, wenn das irgendjemand nicht teilt, ihre Meinung in jedem Punkt, dann ist ja halt kein Mensch. So einfach ist das. Ich habe dann halt, so agiere ich als Journalistin so und dann kann ich sagen, so und wisst ihr was, wer mich jetzt blöd finden will, der darf mich blöd finden. Ich kann denen das freistellen. Das kann die ARD nicht so gut. Die muss ja, wer mich blöd finden will, darf mich blöd finden. Das ist eure Meinung plötzlich. Also nee, das ist nicht eure Meinung. Also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Wer mich blöd finden, darf ich blöd finden. Wer mich blöd findet, oh mein Gott, nächstes Jahr hätte ich einen Talk auf der Republika. Die Leute finden mich blöd. Ungerechtigkeit. Ja, am besten gehst du zu UN und sagst, die Leute sagen, ich bin blöd und ich bin eine Lügnerin. Ja. Ich muss halt wirklich versuchen, Fakten abzubilden und so weiter in den Nachrichten. Und da ist es dann nicht so toll, wenn man sagt, na, das sind aber Vollpfosten. Wenn die das über mich sagen, ja, so what? Und das finde ich, das ist für mich, ich empfinde das als eine Art Luxus, mir das rausnehmen zu können, dass ich denke, okay, die dürfen mich gerne doof finden. Ja, aber wir müssen dann einfach auch wirklich differenzieren, über welche Formate reden wir. Von dem Georg Restler erwarte ich, dass der irgendwie dann in seinem Magazin von der Kette geht und irgendwie auch mich provoziert, wie das schon seit Bettnarts Zeiten war. Irgendwie auch der hat mindestens 50% der Zuschauer auf die Palme gebracht. Das gehört dazu und das ist auch Teil des Konzepts und das ist auch nachvollziehbar. Die haben irgendwie einen Standpunkt. Das ist bei aktivistischen Journalisten, finde ich, ja, die haben ihren Platz, aber niemals können wir das doch jetzt zum Grundprinzip für Journalismus erklären. Aktivismus hat zum Beispiel in der Tagesschau nichts verloren. Da müssen wir wirklich versuchen, den Kurs zu halten und zu sagen, wir wollen jedem Menschen eine eigene Urteilsbildung ermöglichen. Das ist der eigentliche Zweck unseres... Ihr macht aber auch eine Schweinerei. Wir brauchen Feuerzeug. Kein Feuerzeug mehr. Früher ging das mal mit Szenen, aber die Zeiten sind vorbei. Wo ist es? Egal. Also, kein Aktivismus in der Tagesschau, das ist die Quintessenz. Ich wehre mich dagegen. In Zukunft oder wie? Er hat doch recht, in der Tagesschau gehört es doch nun wirklich nicht hin, aber in der eigenen Sendung wie Monitor oder wie Panorama oder wenn ich im Sommer an den Start gehe, solange wird es auch kennzeichnen, dass es die eigene Meinung ist, finde ich, ist es in einem Grenzbereich doch total legitim. Ich frage mich, wie wir schon wieder bei der AfD gelandet sind bei diesem Thema. Aber gut, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich halte dagegen. Ich halte dagegen. Erstens verwahre ich mich entschieden dagegen, dass wir über Monitor in dem Sinne aktivistischen Journalismus machen. Wir haben einfach eine ganz klar, ähnlich wie die Tagesschau, überlegen wir uns, was sind die Dinge, über die wir berichten wollen? Was sind die Dinge? Und wie trennst du das dann von deinem Twitter-Account? Wir reden über Monitor. Okay. Genauso wie die Tagesschau, da sitzen Leute, fragen wir uns jedes Mal, warum müssen wir über Syrien eigentlich anders berichten über diesen Krieg, als es die Tagesschau tut, weil wir das Gefühl haben, dass bestimmte Dinge in der Tagesschau schlicht nicht vorkommen, auch nicht vorkommen können vielleicht, weil es natürlich nur ein kurzes Format im 15-Minuten-Rhythmus ist. Also holen wir ganz bestimmte Dinge hervor und tun das natürlich immer ein bisschen mit dem Duktus, dass wir euch die Welt erklären, die ihr sonst in den Medien nicht stattfindet. Und wir freuen uns immer, dass es die Mainstream-Medien oder der innere Mainstream oder wie immer man das nennen will, so viel Raum gibt, tatsächlich über Dinge zu berichten, die sonst nicht vorkommen. Dass wir das dann mit einem gewissen Impetus auch tun, geschenkt, aber klar, das ist der eine Punkt. Ich verwahre mich so ein bisschen, oder was mich stört an dieser Diskussion ist, dass man so tut und sagt, da gibt es diesen Nachrichtenjournalismus, der sich der Objektivität und der Neutralität verpflichtet fühlt. Und da gibt es auf der anderen Seite den rein aktivistischen Journalismus, der nach Marke Monitor den Leuten meint, erklären zu müssen, was die Wahrheit ist. Nein, so ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube nur, dass wir ein Stück weit ehrlicher sind als die Tagesschau, weil wir unsere Auswahlkriterien benennen und weil wir klar machen, dass dahinter möglicherweise auch eine bestimmte journalistische Haltung steht. Diese Haltung hat die Tagesschau und ich kann sie auch nicht haben, weil dieses Format so gelernt ist, wie es gelernt ist. Aber so zu tun, als ob in der Auswahl der Nachrichten, ob in der Darstellung des Syrienkriegs, wir können jetzt irgendein Thema nehmen, nicht tatsächlich auch ein Stückchen Agenda steht, ob die selbst gewählt ist ja, oder ob man die Nolens betreibt. Wo kommt die denn jetzt her? Bitte? Wo kommt denn die Agenda her? Das ist eine eingesetzte journalistische Agenda der Relevanz. Also ich, um Gottes Willen, es ist keine Agenda, die uns jemand vorgibt. Ich meine, als Journalistin bei Außenpolitik zu fragen, wo kommt denn da jetzt eine Agenda her, ist ja schon wirklich naiv. Also ich sag das mit aller Liebe, aber meine Güte, also unsere Außenpolitik, so wie die im Journalismus dargestellt wird, es ist bestürzend im Agenda-Setting, in wie stark es an atlantischen Organisationen dran ist. Und ich sag noch nicht mal mehr, ob das gut oder schlecht ist, aber einfach nur sich hinzuhocken und zu sagen, ja wie, Agenda, das ist schon ein großes Stück. Also, Agenda kommt von den beiden Brüdern Duktus und Impetus, ne? Ja. Das ist das Kriterium der Relevanz, dass wir so füllen, dass wir sagen, diese Nachricht halten wir für wichtig, deswegen machen wir sie, aber deswegen ist sie ja nicht per se objektiv, deswegen ist man nicht per se neutral, weil man ja damit ganz bestimmte Themensetzungen auch mit vollzieht. Also Moment mal, du kannst doch nicht die Tagesschau vergleichen mit Monitor plus minus Panorama, Frontal, danke, das ZDF hat ja auch noch Sendungen, Frontal 21. ja, ihr wusstet es noch nicht, ich wechsle zur ARD, jetzt haben wir das auch kurz Nein, das war ein Spaß, Gottes Willen. Können wir nicht bezahlen. So, aber das sind doch total unterschiedliche Genres. Und ich spüre immer wieder, die Tagesschau ist die Tagesschau. Und Formate, wie ich sie gerade aufgezählt habe, der Zuschauer erwartet oder giert zum Teil nach Einordnung, an denen er sich dann aber auch wieder reiben kann. Das heißt ja nicht, dass er dann da vorne sitzt und sagt, okay, alles, was Monitor sagt, stimmt, sondern eine Perspektive, ein Blickwinkel und der Zuschauer hat die Möglichkeit, weil er ganz genau weiß, es ist nicht reine Berichterstattung, dass er sich daran in irgendeiner Weise abarbeiten kann. Also das wundert mich, dass du das in einem Talk führst. Aber steckt nicht in der Auswahl schon die Einordnung? Nee, nein. In der Auswahl steht erstmal im Grunde die in der Redaktion die Diskussion darum, was man als wichtig erachtet oder was möglicherweise in anderen Formaten keinen Platz gefunden hat oder was hinten rüberfällt. Oder ihr habt aus Syrien einen Aspekt, den du nirgends gehört hast und ihr habt einen, weiß ich nicht was, einen Blogger, der irgendwo noch in Damaskus sitzt und tolle Berichterstattung macht. Das sind doch völlig unterschiedliche Genres. Oder also stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Also ich habe nicht den Eindruck. Ich finde schon zu sagen, die Monitor ist ein Stück weit ehrlicher als die Tagesschau, ist eine mindestens steile These. Boah, jetzt gehen sie sich aber gleich. Jetzt ist schon ich habe so ein einfach den Eindruck, wenn ich. Blitze in der Luft und so, weil das ist ja. Aber ich möchte kurz nochmal anmerken, da der Herr Bettnarz erwähnt worden ist, der hat. Das ist so meine politische Bildung gewesen, so früher, weil Monitor war früher mal eine deutlich bessere und eine deutlich neutralere und eine deutlich objektivere Sendung, die einfach geguckt hat, wo laufen Dinge scheiße und dann berichten wir darüber. Egal, aus welcher Ecke die Scheiße laufen, links, rechts, oben, unten. Der Bettnarz würde sich im Grabe rumdrehen bei vielen Sachen, die die hier sagen, bin ich mir sehr sicher. Ich kann nicht, wem die jetzt applaudieren gerade. Also. Ich habe einfach den Eindruck, bei euch weiß man, oder nein, genauer gesagt, ihr wisst, wo es gut und wo es böse. Ja. Und das, da macht ihr auch keinen Hehl draus. Und nochmal, wenn man das auch transparent macht und sagt, was warte, ist... Warte, gut und böse. Was ein Hauptproblem ist im Verstehen von weltgeschichtlichen Ereignissen. Weil wir Menschen generell die Neigung haben, eine Geschichte haben zu wollen und nicht unbedingt abstrakte Fakten. Und der überwiegende Teil der Ereignisse besteht eher aus abstrakten Fakten wie einer Geschichte. Und wir haben diesen Impetus, dass wir halt einen Bösewicht haben wollen, einen guten, und dann auf irgendwen zeigen und dann eine kleine Geschichte abbilden. Aber um ehrlich zu sein, kannst du dann halt auch einen Film oder eine Serie gucken und dich dann vielleicht mit objektiverem Journalismus rumplagen? Also warum brauche ich ein Narrativ, ein Schwarz-Weiß-Erzählungsformat, wenn, also warum soll ich mir das antun? Ich kann mir aber das doch einfach sparen und mich einfach gar nicht informieren, anstatt mit einem verzerrten Bild. Also du bist ja dann noch schlechter informiert, wie Leute, die nicht informieren. Wir hören doch ständig von diesen Leuten, dass sie bessere Geschichten erzählen wollen und dass sie irgendwie näher und die Menschen abholen. Diesen ganzen Grütz hören wir doch ständig. Also genau das, was du eigentlich nicht willst. Also der Journalismus entwickelt sich mehr in die Richtung. Das ist ja auch eins, habe ich ja schon öfter angesagt, dass das eins meiner Steckenpferde ist bei Dokumentationen, wie sehr sich da das geändert hat vom Inhalt und Wissensvermittlung auf wir haben jetzt hier einen Moderator, der durch Afrika springt oder durch Tibet oder so und lustige Abenteuer erlebt. Also diese Narrative als Erzählung, also dieses versucht, Informationen zu verkaufen und als informative Sendung daherzukommen, während man sich eigentlich in einer recht schlichten Geschichtserzählung bedient. Und das ist sozusagen der Kernpunkt, warum die Menschen so oft so schlecht informiert sind, weil einfach dieses Gut und Böse deinen objektiven Blick auf die Realität halt kaputt macht und du die Sachen viel besser verstehen würdest, wenn da nicht der Gute und der Böse, sondern einfach nur objektive Informationen vor dir liegen würden. Ist zwar nerviger und anstrengender zu verstehen, aber würde halt den Menschen zugutekommen. Die Leute stehen darauf, ne, muss man ganz klar sagen, auf diese gut-böse Einteilung auf Schwarz-Weiß-Geschichten, auf eine eindeutige Sichtweise und so weiter. Ja. Aber es ist eben oft das Gegenteil nötig eigentlich, sehe ich genauso. Ja. Und dann bedienen die das. Standpunkt, dann finde ich das auch, hat das seinen Platz und es ist legitim und bereichert auch den publizistischen Wettbewerb, den publizistischen Markt. Aber für einen Nachrichtenanbieter könnte ich mir das niemals vorstellen, dass wir den Leuten irgendwie so klar, gut, böse, links, rechts, dumm, toll irgendwie aufzeigen. Nein, das können wir nicht, weil, Entschuldigung, das ist ein Stück Populismus, wenn wir das täten. Und deshalb werden wir uns das verkneifen. Für jemand als Außenbetrachterin, wie nimmst du das wahr? Also wir reden jetzt mal nicht von der Tagesschau, weil wir wollen ja kein ARD-internen Battle hier veranstalten, obwohl... Warum nicht eigentlich? Wie nimmst du das wahr von außen? Würdest du sagen, wenn wir uns so über Kriegsberichterstattung oder andere Themen, wenn du schaust, wie sich die Tagesschau damit beschäftigt, wenn du andererseits sagst, Objektivität ist ein Begriff, mit dem wir gar nicht mehr umgehen können, Neutralität ist auch ein schwieriger Begriff, sondern Intersubjektivität, wie immer man es bezeichnen möchte, für wie objektiv und für wie neutral hältst du die Nachrichtenformate jetzt mal insgesamt nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch den Anspruch, den Medien in ihrer Trennung zwischen Bericht und Kommentierung überhaupt noch machen? Ist es nicht, anders gesagt, müssen wir nicht diesen Begriff Neutralität genauso abräumen, wie wir diesen Begriff Objektivität schon abgeräumt haben? Also ich finde es schwierig, alle Nachrichtenformate in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, wie ist es denn? Dafür sind die qualitativ zu unterschiedlich. Aber ich habe halt einfach schon ein Problem damit, wenn, jetzt bleiben wir mal eben bei der ARD, wenn halt aus irgendeinem Ort berichtet wird, egal ob das Syrien ist oder Paris oder was, und dann hat man einen von diesen wirklich wahnsinnig anständigen Recken, der jetzt irgendwie berichtet und dann aber nur lauter Männer befragt. Da habe ich als Zuschauerin schon ein Problem, weil ich denke, okay, wo werden jetzt die Frauen abgebildet? Also da fängt es ja schon an, dass... da auch noch mit reinstopfen. Wir unterhalten uns über Journalismus und natürlich muss es darum gehen, dass Frauen am meisten unter dem Journalismus leiden. Oh Mann. Ja. Also generell die Sicht der Frau, also der, ich... Also top, bin eine feine Zeit. Eben die, dass die Subjektivität sich Bahnen bricht, wie man es vielleicht gar nicht haben möchte. Und wie gesagt, ich glaube, was das ganz Entscheidende ist, wenn, also man kommt wahrscheinlich auf eine Qualitätsdiskussion hinaus, oder so verstehe ich deine Frage. Ich glaube tatsächlich, das Entscheidende ist diese Trennung und auch sozusagen die Weitergabe der Transparenz an die Zuschauer oder Leser, dass denen einfach wirklich klar ist, wo befinde ich mich gerade, also in welchem Format. Und das, wie gesagt, das verrutscht sehr. Und ich finde, am stärksten verrutscht es im Netz, weil da ja so wahnsinnig viele Sender sind, die eben alle nicht klar machen, als wer sie eigentlich sprechen. Und ganz viele von uns Kollegen sind ja, also die als Journalisten, also ich bin bei Twitter, Facebook ist nicht meins, Instagram auch nicht, die haben dann ihren Twitter-Account und schreiben dann, hier bin ich privat. Ja. Und kommentieren in einer Tour das Weltgeschehen und die Sendung und so. Und ich denke, nee, also da fängt es für mich schon an. Also da hört es irgendwie auf. Und ich glaube, dass es darum geht, deutlich zu machen, wer spricht wann, vor welchem Hintergrund. Also stimmt das, dass die klassische Trennung, Bericht, Kommentar, sich im Netz auflöst und dass wir uns da gar nicht mehr als zwei verschiedene Persönlichkeiten präsentieren können? Bericht und Kommentar kommt auf den Inhalt an, aber das würde mich tatsächlich von Ihnen interessieren. Ich glaube, Sie gehen manchmal schlaflos ins Bett. Also ich könnte mir das auch bei meinem Intendanten oder Chefredakteur so vorstellen, weil natürlich die Journalisten auf der einen Seite nicht angehalten sind, aber das schätzt, glaube ich, der Sender auch, wenn man auf Twitter und Facebook aktiv ist, als Journalistin, als Moderatorin. Und auf der anderen Seite sind wir ja natürlich vogelfrei. Also theoretisch könnte ich schreiben, was ich wollte, wenn ich nicht wüsste, wo zu sagen, ne, die Balance, wo ich sie verliere. Es ist ein sehr schmaler Grat in der Tat. Moment mal. Also Social Media, Dunja, das funktioniert ganz einfach. Du hast eine gewisse Menge an Followern. Und je höher die Followerzahl, je höher deine Reichweite. Das Ding ist, du könntest doch einfach einen anonymen Account machen, wie es 99% der Leute auf Twitter tun. Da solange deinen Scheiß reden, wie du möchtest, der dir gerade in den Kopf kommt, zum Weltgeschehen, zu allem. Wenn du das aber als Dunja Hayali tust, bringst du Zuschauer sozusagen schon mit, und zwar von deiner Rolle als Journalistin und von der Plattform, die dir über das ZDF gegeben worden ist. Ja, damit hast du einen viel größeren Einfluss auf Social-Media-Seiten, als wenn du nur der kleine anonyme Account wärst. Und wenn du das in Kauf, wenn du das nutzt, wenn du diese Reichweite nutzt, dann nimmst du auch in Kauf, dass die Leute da nicht trennen. Ganz einfach. Sich da zu bewegen und immer noch sauber zu sein, denn mir ist klar, dass ich da nicht ganz privat bin. Also, ich bin zwar ich und ich bin da privat, aber ich bin ja immer die mit dem ZDF-Logo im Hintergrund. Und da haben Sie natürlich, also Sie sowieso nicht, aber auch jetzt in meinem Haus, hat natürlich niemand so richtig Zugriff drauf. Und das würde mich mal interessieren, wie Sie damit eigentlich umgehen. Also inwieweit kann man sich da frei, also du haust da ja auch mal das ein oder andere Ding raus, wo ich denke, wenn ich das bei uns machen würde, ja, wäre ich mir nicht so sicher. Also wie gehen Sie damit um? Wir haben letzten Sommer für Dennis Yücel in Hamburg so eine Free-Dennis-Gala gemacht und hatten das große, große Glück, Ingo Zamperoni für die Moderation zu kriegen. Der musste sich das natürlich genehmigen lassen und dann sagt halt Tagesthemen oder Tagesschau-Chefredakteur oder was auch immer, ist in Ordnung. Aber da fängt das ja schon an. Also wie ist das mit so einer Figur? Wir haben ja nicht Ingo Zamperoni, den netten Nachbarn, sondern wir holen den ja auch, weil er der Vertreter der Tagesthemen ist und für Seriosität steht und für Journalismus. Und deswegen freuen wir uns, den als Moderator zu kriegen. Aber da denke ich, eigentlich ist da doch schon eine Schnittstelle und... wie beurteilt man das denn oder wo sind da die Grenzen? Also die Nummer habe ich mir echt gut überlegt, weil genau das war das irgendwie, da machen wir uns mit einer Sache gemein. Auf der anderen Seite gilt das, was Dunja Hayali eben schon gesagt hat, wir senden ja auch und wir arbeiten ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben auch einen klaren Auftrag. Und da stehen auch Dinge drin, dass wir einer lebendigen Demokratie verpflichtet sind, dass wir der Völkerverständigung verpflichtet sind. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann ist das auch in dem Rahmen richtig, weil am Ende geht es um Pressefreiheit und von nichts leben wir so sehr wie von Pressefreiheit. Und dass der Zamperoni dann eben bei so einer Veranstaltung auch eine entscheidende oder eine wichtige Rolle spielt, habe ich gesagt, dann soll das auch so sein. Aber die Frage, gibt es so ein gespaltenes Ich irgendwie einmal in der offiziellen Funktion im Fernsehen und dann auf einem privaten Account, das ist schon extrem schwierig. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass es in der ARD mittlerweile einen Kulturwandel gibt. War, weiß Gott, nicht einfach, dass mittlerweile irgendwie es auch top-down klar ist und auch signalisiert wird, wir freuen uns, wenn ihr in sozialen Medien aktiv seid. Das war, wie gesagt, von Anfang an ja nun nicht gerade so. Dann haben alle gemerkt, ach, das funktioniert ja gar nicht mehr so wie früher, dass man eine Pressemitteilung erst nochmal im Haus abstimmen kann. Dann haben einige die Stirn gerunzelt, aber auch das ist mittlerweile das Thema durch. Also es gab früher sogar, das kann ich nur noch erwähnen, in der ARD die Diskussion, dass jeder Einzeltweet eines ARD-Mitarbeiters vorher abgenommen werden muss, bevor man ihn rausschickt. Also so lernfähig ist die ARD dann doch, dass dieses Prinzip nicht mehr gilt. Aber das zeigt auch, wie schwierig das ist und dass man tatsächlich natürlich gelernte Prinzipien, die man insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Jahrzehnte lang gelernt hat, plötzlich sich irgendwie aufzulösen beginnt. Und vielleicht ist es ja auch ein guter Prozess. Aber das macht uns ja, also ich, für mich zumindest macht das auch die ARD, vielleicht auch das ZDF ja auch durchaus sympathisch. Wir sind kein Start-up. Wir versuchen, ja, die Erkenntnis tut ein bisschen weh, aber Social Media es ist so. Wo driften die denn gerade hin? Dass die Leute sich dann auch... Was meinst du? Wohin driften die denn gerade ab? Ja, wohin driften die denn gerade ab? Komisch. Auch Gedanken drüber machen, aber dass es dann immerhin möglich ist, diesen Tanker doch dahin zu bewegen, dass sie sagen, okay, mach das. Und sie uns nur mit auf den Weg geben, bedenkt bitte, dass ihr da draußen auch als Repräsentant der ARD wahrgenommen wird. Das finde ich schon mal prima. Also ja, das finde ich auch legitim, dass das Unternehmen das sagt. Aber es gibt keine Restriktionen. Es steht nirgendwo nach dem Motto, tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht. Doch, es steht irgendwo, haut keine Kollegen in die Pfanne. Das ist schade, dass man es überhaupt noch hinschreiben muss. Aber nochmal, nur aber die Frage konkretisiert, damit sich das nicht verliert. Das heißt, wir haben aber dann doch andere Standards für ARD-Mitarbeiter im Netz einerseits und dem Auftritt, wie wir linear bei Tagesschau und ARD aktuell auftreten? Nee, unter dem privaten Account, also das, was Dunja Hayali macht, ist doch... Aber wir sind ja nicht privat. Ist doch nicht reglementiert. Und das ist ein irrsinnig schwieriger Grad. Ja. By the way, ich finde, sie hält ihn super. Aber jeder darf... Oh, das ist aber reglementiert. Jeder darf da auch sagen. Positionen beziehen. Und muss sich dabei bewusst sein, wenn du morgen für die Nachrichten oder was auch immer dein Gesicht raushältst, werden die Leute möglicherweise deine Unparteilichkeit, Überparteilichkeit in Zweifel ziehen. Das muss man wissen. Und dann muss man sich entscheiden, will ich das? Aber es gibt kein Verbot. Und deswegen habe ich vorhin auch schon mal gesagt, die Frage ist auch, wer sitzt denn da auf dem Sofa? Sitzen da die Privatpersonen? Oder kann ich die jetzt, wenn jetzt davon einer von den vier den Holocaust leugnen würde, könnte ich der ARD dann sagen, die müssen den entlassen? Oder sind das Privatpersonen, die da zufällig auf der Republika sind? Gute Frage. Also und wann hört das auf? Und wann, das meine ich ja, das ist, wenn die Frau jetzt, während sie da sitzt, ihr Handy nimmt und twittert, wer ist sie dann? Also wäre das möglich, dass sie jetzt als Privatfrau da hockt, das Handy rausnimmt, als ARD-Frau einen Tweet absetzt? Also, weißt du? Da geht das. Also. Deswegen hatten wir das mit den Journalisten eigentlich anders geplant. Mit der Ethik und so. Parteipolitischen Dingen zum Beispiel äußere ich mich extrem selten. Als Andrea Nahles ihren Spruch mit in die Fresse, gut, dann habe ich das auch auf Twitter kommentiert. Und also das würde ich bei jeder Partei machen, wenn es so Ausreißer gibt. Jetzt gibt es eben eine Partei, da gibt es tagtäglich 10. Also das bietet sich nun mal auch manchmal an. Da können wir als Journalisten nicht zu. Ich finde da manchmal die Anhänger dieser Partei ein bisschen weinerlich. Da sind die anderen ein bisschen sportlicher und härter im Nehmen, ob SPD, CDU oder sonstige Anhänger. Aber sei es drum. Ich finde nur ganz wichtig, und das steht eigentlich keinem seriösen und ernstzunehmenden Journalisten zu, dass er über Empörung Reichweite generiert. Also es geht nicht im Netz darum, irgendwie eine fette Schlagzeile rauszuhauen oder ja. zu spalten. Ja. Ich kann ja trotzdem. Da geht es nie drum. Mm-mm. Ja, ganz es geht nie darum, den eigenen Artikel mit einem provokanten Spruch zu schillen. Nein. Ja, das Likes, gab's. Reichweite, sich selbst in eine Marke verwandeln, was sie immer so gerne reden, ne? Nee, da geht es halt nicht drum. Ganz und gar nicht. Wenn man dann so Sachen schreibt wie der weiße Mann bäumt, die alten weißen Männer bäumen sich noch einmal von dem Tod auf, mein Artikel auf in der Zeit oder so, dann ist es nicht. Das ist Journalismus. Das ist nicht irgendwie. Ich kann für gewisse Dinge einstehen, aber das Ziel ist ja nicht, die Gesellschaft zu spalten oder in Schwarz und Weiß zu unterteilen. Aber man muss natürlich trotzdem deutlich seine Meinung sagen. Und es gibt diverse Blogs, die kennen Sie alle, von ehemaligen oder noch Journalisten betrieben. Und da weiß ich sehr wohl, dass natürlich dann diejenigen, wenn sie einen Artikel schreiben, der richtig polemisch, und das, um das mal vorsichtig zu sagen, oder radikal oder hetzerisch ist, umso mehr Klicks bekommt. Um jeder Klick gibt natürlich auch hier Kohle. Und das müssen wir uns aber insgesamt anschauen. Das sind dann nicht nur die, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, Journalisten, sondern natürlich auch diverse andere Medien. Also ob die Bild eine Kampagne startet oder der Fokus irgendwelche Schlagzeilen generiert, weil er genau weiß, man klickt da drauf. Das müssen wir uns alle vergegenwärtigen. Wir sind verantwortlich für das, was wir in einer Schlagzeile zum Beispiel auch implementieren. Und das ist, finde ich, das geht auch mal bei uns drunter und drüber und sicherlich auch bei Ihnen. Aber es gibt eben, und das finde ich ist wichtig zu sagen, gewisse Medien, die sind da ganz weit vorne. Und das, finde ich, ist zum Beispiel wirklich nicht nur schlechter Journalismus, sondern einfach wirklich grob fahrlässig. Nein heißt nein. So und so viele Frauen werden ständig irgendwie geprügelt. 22%. Pay Gap und ungerechte Bezahlung. Patriarchat. Ja, das sind alles Sachen, die man lesen kann, auch im öffentlichen Rundfunk, in irgendwelchen Beiträgen. Oder hören kann, viel mehr sehen kann. Und ja, das ist auch alles Kram, was in Zweifel gezogen wird von Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Aber es ist eine Kampagne, die ihr halt eben habt und ihr findet das wichtig und deswegen wird das halt gemacht. Ach so, ja. Weil man und dann noch eine, ganz kurz noch, eine Sache, was Sie gerade gesagt haben, das ist zum Beispiel, das geht an auch nicht bei Journalisten, als Martin Schulz mit 100% gewählt wurde, da habe ich wirklich zu Hause 2 Tage lang gesessen und mir einen Kopf gepackt, denn da war es nicht nur irgendwie die einschlägigen Zeitungen, wo man noch gedacht hat, okay, die sind sowieso in der Richtung, sondern es war querbeet ein Hochfeiern und Hochgejatze, wo ich... Ich erinnere mich noch an diesen grünen Parteitag mit der neuen Vorstandsleuten, wo die eine da ja irgendwie von, war es auch von der ARD, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall hatte die ja irgendwie gemeint, so, ja, jetzt zeigt mal, wie das Politik auch Spaß machen kann und so, ne? Also als ob es das nur bei der SPD gäbe. Wo ich echt gedacht habe, was ist denn jetzt mit uns passiert? Gut, das hat sich dann auch wieder schnell erledigt, aber zu solchen Dingen muss man auch stehen, also zu Fehlern stehen, transparent sein und nicht irgendwie so tun, als wären wir unfehlbar. Wir sind, das hast du vorhin gesagt, eben dann doch auch Menschen und da läuft nicht immer alles gut, aber den Finger heben und sagen oder den Arm heben, hey, das geht auf meine Kappe, das war schlecht, das war schlecht formuliert, das war zugespitzt, die Schlagzeile suggeriert was, was es im Text gar nicht gibt. Das sind die Dinge, die die Menschen auch umtreiben. Schwierige Rollen. Bitte, Applaus. Danke. Das Bier geht auf mich. Wer war das? Ja, schwierige Rollenkonflikte, die manchmal ganz subjektiv bei einem selbst landen, in dem Moment, in dem man im Netz als Journalist unterwegs ist. Wir haben eine Viertelstunde noch und wir wollten auf jeden Fall die Möglichkeiten für Fragen oder Anmerkungen mit Kommentare geben. Das heißt, wer möchte, es gibt hier ein Mikrofon, kann jetzt die Hand heben. Und wenn niemand möchte, da hinten ist jemand. Ich weiß nicht, wo ist das Mikrofon? Da kommt's. Ich hab's Mikrofon. Weiter Weg. Wer hat die Hand? Ah, natürlich, da hinten. Das ist ja super. Weiter Weg. Ich komme gleich, ich vergesse ihn nicht. Und bitte aufstehen. So, Ulrike Ammermann, eine Frage an Herrn Knifke. Sie haben eben ja ganz schön erklärt, warum Sie meinen, dass eine reine Nachrichtensendung objektiver funktionieren muss als ein Format, das kommentiert. Jetzt sind wir aber in Zeiten der digitalen Sendung der vielen. das macht die Frage, was sind objektive Nachrichten, was ist die objektive Auswahl, sehr viel virulenter will mir scheinen. Deswegen nochmal die Frage, wie begründen Sie die Kriterien für Objektivität in den Nachrichten? Wir sagen relativ deutlich, was sind die Kriterien, nach denen wir auswählen. Nachdem wir jeden Tag aus dem Weltgeschehen auswählen, dass zum Glück jeden Tag so ist, dass es in eine Viertelstunde Tagesschau passt. Wir stellen ganz oben hin, für wie bedeutsam halten wir ein Ereignis. Und das bemisst sich wiederum danach, wie viele Menschen sind davon betroffen, wie einflussreich sind die Akteure bei einem Ereignis. Wie bedeutsam. Ich kann mich daran erinnern, dass die Tagesschau rausgetweetet hat, einen Kurzbeitrag darüber, dass eine Bäuerin in Spanien so aussieht wie Donald Trump. Das ist euer Weltgeschehen, Alter. Ja, aber wie bedeutsam sind die Akteure? Das hat er doch gerade auch irgendwie gesagt. Der Trump ist ja total bedeutsam und deswegen muss man das halt machen, ne? Und Agrarwirtschaft in der EU und das ist dann ein zwischenvölkerlicher Dialog, dass die Bäuerin ja, eben, geht doch nicht so ein Stuss hier, da haben wir es doch schon rausgefunden. Wir haben doch gerade erst die Gelegenheit zu bewundern, wie nur relevante Sachen dargestellt wurden, als jemand, der irgendwo in der Thronfolge von so einem Inselstaat, der nicht zu uns gehören will, irgendwo eine Reihe weiter hinten steht, irgendeine Tussi geheiratet hat. Ja, aber es betrifft doch so viele Menschen. Überleg doch mal die ganzen Menschen, die das betrifft. Die Elisabeth und den Charles und so, meinst du? Die ganzen Engländer. Ist doch alles wie betrifft die das, wie genau? Ja, insofern, dass die das wahrscheinlich sagen würden, wenn man sie fragen würde. Zeig mir auf diese. Wir sind aber doch in Deutschland hier und trotzdem haben die Medien alles damit zugeballert. Der Völkerdialog innerhalb des europäischen Kontinents. Da hast du deine Antwort. Und wie folgenreich wird es absehbar sein? Das ist das Entscheidende. Da fällt schon mal ganz viel durch das Sieb. Und dann gucken wir erst in zweiter Linie, gibt es zu einem Thema besondere Bilder, hat ein Thema einen besonderen Gesprächswert, dann macht auch nochmal die Nähe sehr viel Unterschied, auch kulturelle Nähe, sage ich ganz offen. Und danach sieben wir die Themen und wählen das jeden Tag aus. Und ich möchte an der Stelle nochmal, weil dieses Thema Objektivität so spannend ist, nochmal eines sagen. Warum uns das so wichtig ist, dass wir den Leuten nicht versuchen dürfen, eine Meinung unterzujubeln. Wenn ich mich in unserem benachbarten Ausland, aber auch in den USA angucke und sehe, was da gesellschaftlich gerade passiert, wie da wirklich Gesellschaften auseinanderfliegen und nicht mehr dialogfähig sind miteinander. Also Polen ist ein Paradebeispiel. Wir können auch die USA nehmen. Dann glaube ich, haben wir im Moment noch eine vergleichsweise gute Situation, aber entsprechende Tendenzen gibt es hier auch. Und deshalb glaube ich, ist das Wichtigste für diese Gesellschaft, weil es ist kein Stückchen anders hier. In Amerika ist es noch ein bisschen krasser als hier, aber im Grunde genommen reklamiert er hier etwas für sich und für Deutschland, was in Deutschland doch heute überhaupt gar nicht mehr der Realität entspricht. Ich glaube vor allem auch nicht, dass es in Amerika jemals so gewesen ist, dass diese Gesellschaft da so ein Arsch und eine Seele gewesen ist. Ne? Gerade in so einem Land, wo du zwei Küsten irgendwie hast, die ewig weit auseinander sind und irgendwie eine Hauptstadt, die man irgendwo in den Sumpf gebaut hat, damit die Leute da ja nicht sich so oft hin verirren und so. Und ja, also weiß ich nicht. Gerade das in Amerika wirklich so eine neue Pluralität, ja immer groß geschrieben. Pluralität heißt alles Mögliche. Ja eben, jeder kann Motto, selber dann rauspicken, was er will. Dieses Motto ist doch auch dieses I pluribus unum, ne, aus dem vielen Eins irgendwie, oder was das heißt. Nein, das ist eine Verschwörungstheorie, das stimmt nicht. Ja, aber, aber im Endeffekt ist es, der Punkt ist der, dass wenn man von der veröffentlichten Meinung spricht, also Medien, Magazine, Nachrichten, Fernsehsendungen und so weiter und so fort, die haben eine gewisse Linie und die haben ein gewisses Fenster, manche würden es als Overton-Fenster bezeichnen, Aber die haben ein gewisses Fenster, in dem sie sich bewegen, und alle Leute, die sich außerhalb dieses Fensters bewegen, die werden halt total stark angegriffen. Und das ist, ja, es kommt halt wieder darauf an, wie definiert man Journalismus? Ja, also ich würde aber auch sagen, in Deutschland ist es einfach nur, also Make-up. Also wir haben den genau gleichen Zustand. Der wird bei uns nur nicht ordentlich abgebildet. Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es einfach ja so eine Angst davor, dass wir uns nicht einig sind, so in allen Dingen irgendwie. Weil irgendwelche Leute dann meinen, so, ja, wenn es welche gibt, die irgendwie eine andere Ansicht haben, dann geht die nächste Diktatur gleich wieder irgendwie los. Oder irgend sowas. Ne? Also, ich habe hier ein ganz starkes Gefühl, dass die Leute richtig Angst davor haben, dass es keinen Konsens gibt. Weil das reden sie auch ständig, dieses von wegen, ja, der gesellschaftliche Grund, wie das Kram war, gesellschaftliche Grundübereinkunft oder irgendwie sowas, da was es hier angeblich geben soll. Ja, und ich meine, die Leute suchen immer den Konsens. Und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade ein sehr großes. Also ich will jetzt gar nicht zu philosophisch sein, aber vielleicht ist das gerade ein sehr großes Problem in Deutschland, dass die Leute einfach diesen gesellschaftlichen Konsens nicht mehr finden, weil einige Leute halt einfach sagen, so ja, bestimmte Sachen sind normal, ne? Sei es, ja, manche Leute sagen im Endeffekt, ja, wir haben Menschenrechte und Menschenrechte gehen über alles und Rechte und Gesetze stehen dem nur im Wege, weil wir wollen doch Gutes tun. Und die anderen Leute sagen, ja, aber die Rechte und Gesetze sind doch irgendwie aus einem Grund da. Und irgendwie lässt sich dieser gesellschaftliche Konsens da nicht mehr finden. Ja, und das ist ähnlich wie in Amerika. Da stimme ich zu. Aber noch nicht so weit fortgeschritten in Deutschland, würde ich sagen. Ja, dahinter steht da so, finde ich jedenfalls, auch der Wunsch danach, ja, so einen Status jemand zu erreichen, einen festen Status zu haben für eine Gesellschaft, den man dann festschreiben kann für länger oder so. Ja, und Vielfalt und halt die Sachen, die Schlagworte, die der Hayali vorhin rausgehauen hat. Das ist irgendwie das, was sie meinen, wo sich alle drauf einigen müssten. Mhm. Ja, da gibt es eine ganz andere Meinung natürlich. Dass sie im Dialog bleibt miteinander und sich eben nicht voneinander trennt und dann so Regelkreise entwickelt, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Und da sehe ich bei Nachrichten, sei es beim ZDF, sei es bei der Tagesschau, sehe ich einfach eine ganz wichtige Aufgabe, nicht so einer Spaltung irgendwie noch Vorschub zu leisten, indem wir schon die Guten ins Töpfchen und die anderen ins Köpfchen tun, sondern wir befeuern den Diskurs mit Informationen und dann können die Leute sich ihr Urteil bilden. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen davon abzuhalten, die AfD zu wählen. Die nächste Frage dorthin. Ja, ich finde das besonders bemerkenswert, dass sie sich hier bemüßigt führt, das so explizit auszudrücken. Ja, weil, ja, warum muss man das so explizit sagen? Ich finde es vor allen Dingen gut, dass da echt ein paar Leute waren, die das beklatscht haben. Also mir kommt es so vor, als wäre das jetzt die Aussage gewesen, die am meisten beklatscht wurde von diesem Talk bis jetzt. Und das halte ich auf der Republika zumindest nicht unbedingt für selbstverständlich. Also, ja, also ich bin noch ganz froh, vor allen Dingen, dass sie nicht alle sofort irgendwie aufstehen und Standing Ovations machen für meine hier, ich schreibe über die Sachen, über die ich mich aufrege und über, ja, hier Aktivismus ist auch gar nicht so schlimm und hier mein Kommunistenjournalist, der allerbeste. Also da bin ich froh, dass die Leute da ruhig sind und bei sowas applaudieren. Also das macht mir echt noch Hoffnung. Dass die Leute, die da hingehen zu der Veranstaltung, nicht so schlimm sind wie die Leute, die da sitzen. Aber hier, vorhin, genau, ich will dir gar nicht widersprechen, aber genau der Effekt, den du gerade beschrieben hast, den nutzt die Hayali ja auch immer aus, weil sie einfach geschult ist, medientechnisch, weil sie weiß, wie sie mit dem Publikum arbeiten muss, weil der Saal, wenn sie sich da einfach hinstellt und einfach die Buzzwords, ein Buzzword nach dem anderen raushaut, ja, einfach die Gehirne der Zuschauenden überlädt, dann fangen die an zu klatschen. Das hatten wir ja schon zweimal. Ja, immer so vereinzelte Leute. Es gab sonst nichts. Andere Mikrofon. Ja. Warum sind die Redaktionskonferenzen nicht öffentlich? Ich kann das dazu sagen. da bin ich sehr gespannt. Also das wäre lustig. Meine Antwort, aber es nicht ernst zu nehmen, weil eine Stunde reicht schon, ehrlicherweise manchmal, weil sich alles im Kreis dreht. Nee, Quatsch, aber das ist eine gute Frage. Dann beantworte die mal. Ja, wir haben das mal gemacht als Experiment. Es gab diese, ursprünglich gab es mal die Sendung, dieses Monitor im Kreuzverhör. Da ging es im Prinzip darum, direkt nach der Nachricht, nach der Sendung mit der Redaktion zu diskutieren. Dann haben wir das ins Netz gestellt, haben das im Netz gemacht tatsächlich und haben eine Stunde nach der Sendung über die Fragen diskutiert, warum haben wir ein Thema gemacht und ein anderes nicht und warum haben wir das Thema so gemacht, wie wir es gemacht haben. Es ist ganz ehrlich, die Reichweiten waren so gering und so minimal, dass wir gesagt haben, wow, dafür, dass wir uns dann nach der Sendung noch die Nacht um die Ohren schlagen, lassen wir das wieder. Aber in dem Moment, wo tatsächlich wir das Gefühl hätten, dass... Glückwunsch! Meine Güte, total am Thema vorbei. Es geht darum, wie werden die Themen gefunden? Heißt, was passiert, bevor die Sendung stattfindet? Ja, wie ist der redaktionelle Prozess? Und der redet, ja, nö, genau, ja, also wir haben uns ja nach der Sendung nochmal hingesetzt und nochmal so ein bisschen gelabert. Oh, das hat niemanden interessiert. Warum bloß? Ja, ich meine, hallo, wenn wir hier, wir machen sonntags auch unsere Sendung, unser redaktioneller Prozess ist überhaupt nicht nennenswert. Ja, wenn wir uns nach der Sendung nochmal hinsetzen würden, sagen würden so, oh ja, wie war's denn heute? Ja, war cool, bla. Wie viele Leute fänden das interessant? Ja, und wie viele Leute fänden eher interessant, ja, wir haben schon wieder, was weiß ich, 150 Quellen eingereicht, 50 Quellen schaffen es in die Sendung. Das ist, denke ich mal, mittlerweile hat sich das so, ja, ne? Ja, nee, so das krass, ist es interessanter, wie die Auswahl stattfindet, wenn man wirklich so eine Auswahl tut, ja. Die einzige Auswahl, die bei uns stattfindet, ist ja einfach nur aufgrund der Menge. Und bei denen wählen die ja noch nach Themen aus. Das verschweigen die immer, aber ne, die haben einfach eine Selektion. Wenn Leute das wollen Auswahl, und mit uns darüber diskutieren wollen, würden wir das sofort wieder machen. Gut. Super. Ja. Da hinten, da komme ich mal hin. Aber da siehst du es auch wieder, ne? Information ist eben auch eine Hohl- und eine Bringschuld. Also das ist das Angebot und wenn es nicht genutzt wird? Ja, ich finde das auch an sich richtig. Ich finde, wir sollten die Standards, nach denen wir unsere Sendungen machen und unsere Nachrichten machen, immer wieder öffentlich machen, auch immer wieder zur Diskussion stellen. Das ist ja der Sinn, warum wir heute auch hier sind, weil ich finde, dass das eine Diskussion ist, die wir nicht nur intern führen sollen, sondern die wir mit dieser Gesellschaft führen. Und mein Eindruck ist... Das Thema dieses Talks könnte auch sein, warum sind wir so großartig, egal wie wir es machen. Egal, was unsere Einstellung zum Journalismus ist, halten wir einfach fest, sie ist auf jeden Fall gerechtfertigt und prima. Eindruck ist auch, dass das Bedürfnis da draußen, dass wir uns dieser Debatte stellen, deutlich größer geworden ist als noch vor 5 Jahren beispielsweise. Und da gibt es jetzt auch die nächste Frage hier hinten. Ich fülle nur Ich habe eine Frage zur Objektivität. Also in fast allen Berufen ist es ja so, dass ich werde, wer ich bin. Sprich, bin ich Metzger, bin ich Schaffner, sonst was. Mein Beruf prägt mich und wenn ich Journalist bin, stelle ich mir vor, prägt er mich auch. Und auch für die Firma oder für die Redaktion, für die ich arbeite. Und dann von Objektivität zu sprechen oder von hier bin ich privat und hier bin ich im Dienst. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil wenn das stimmt von der Psychologie her, ich werde, der ich bin, dann ist das mit der Objektivität hinfällig, will ich nicht sagen, aber so in die Richtung. Und dann hat das vielleicht mit Selbstregulierung und den Soft Skills zu tun, wie ich mich vielleicht dann auch selbst zensiere. Also ich glaube nicht, dass es ein privat und ein dienstlich gibt. Es gibt einen Menschen und so ist das. Also. Okay. Ja, wenn ich darf. Vielleicht muss man Objektivität durch Professionalität ersetzen und dann wird es ein bisschen einfacher. Ich glaube einfach... Das ist doch ein Vorschlag. Was meinst du? Hatten Sie doch gesagt, Neutralität wäre doch so wichtig. Also Objektivität hatten Sie sowieso schon abgehakt, wenn ich das richtig verstanden habe, und eben die Neutralität dann in den Vordergrund geschoben, dass wir das machen würden. Macht man einen ziemlich banal klingenden Vergleich, aber der ist ernst gemeint. Wenn ein Architekt FDP-Mitglied ist, dann wird er ein Haus für ein SPD-Mitglied genauso sicher bauen und es wird 30, 50 Jahre stehen irgendwie und es passiert nichts. Und wenn ein Chirurg, der Sozialdemokrat ist, ein AfD-Mitglied auf dem Tisch hat, dann wird er den genauso behandeln wie jeden anderen auch. Und genauso erwarte ich das auch von Journalistinnen und Journalisten, dass sie mit den Menschen, mit den Gegenständen, mit den Ereignissen, mit denen sie zu tun haben, professionell umgehen. Aber wir sind doch im Ausnahmezustand. Habe ich doch vorhin gehört. Und was, wenn das jetzt der neue Hitler wird, der AfD-Politiker? Das heißt nicht, dass ich da erwarte, dass bei uns alles politische Eunuchen sind. Um Gottes Willen, jeder hat da eine ganz klare Meinung. Ich auch. Aber wir müssen sie nicht in unseren Sendungen vorm Bauch tragen. Aber wenn wir Objektivität durch Professionalität ersetzen, warum ersetzen wir dann nicht Neutralität schlicht und ergreifend durch Distanz? Um diesen eigenartigen Begriffe, mit denen wir uns ja immer schwer tun, weil wir genauso wenig neutral sind wie wir objektiv sind. Aber wir versuchen das doch. Es klingt jetzt so ein bisschen, als gäbe es das nicht. Ja. Aber wenn die Leute verantwortlich ihren Beruf ausüben, dann tun sie das ja auch. Und dann ist es ja eventuell auch mal, dass man einen Kollegen oder eine Kollegin bittet, ob die Person das machen kann, weil man merkt, man ist nicht die Richtige dafür. Also es ist ja, das klingt gerade so, als würde sich nicht genau darum bemüht. Und es ist ja auch zum Beispiel an den Führungspersonen in den Redaktionen zu sehen, wer da jetzt die richtige Person für ist. Also genau diese Entscheidungen werden da ja getroffen. Können wir vielleicht noch mal kurz sagen, dass Journalismus in allererster Linie erstmal Handwerk ist? Ja. Also so, und das ist das kleine Einmaleins. Und das sollte Ich kann mir das genau vorstellen, wie der Journalist zum Redakteur hinkommt und sagt so, hey, wow, ich hab da echt eine tolle Story. Da bekomme ich bestimmt mindestens ein paar tausend Klicks auf unsere Webseite für. Aber irgendwie, ja, ich habe da so eine persönliche Meinung für, ich bin da vorbelastet und ich habe auch schon mal mit den Leuten früher gesprochen. Vielleicht sollte das jemand anders veröffentlichen, außer ich. Ja, das kommt natürlich vor in der Realität. Ja, sicher. Ja, Frau Burmeister, ja, sicher. Befolgen. Und alles, was dann kommt, ob die Meinung oder die Glosse oder ich, was weiß ich nicht was, im Feuilleton, das sind dann nochmal ganz andere Dinge, die man auch zu Recht anders benennt. Und natürlich versuchen wir neutral zu sein. In der Tagesschau gibt es hauptsächlich die 5W-Fragen, die da beantwortet werden und möglicherweise hinten drauf noch die Schalter eines Korrespondenten in der Einordnung. Das ist im Heute-Journal schon, Heute-Journal, wieder was anderes. Ja, es ist eben auch ein Nachrichtenmagazin. Also deswegen, ich weiß, dass es wichtig ist, mit Ihnen allen und mit allen, die da draußen sind, zu sprechen, um genau das zu erklären, weil ganz viele es gar nicht, und das meine ich gar nicht despektierlich oder von oben herab, aber es gibt eben unterschiedliche Genres und unterschiedliche Herangehensweise. Und das zu erklären und das transparent zu machen, da bin ich ganz bei dir, das ist extrem wichtig. Eine Frage hier aus der Mitte, bitte. Es gibt noch Fragen hier, genau. Das ist die Frau mit dem Bier. Ah, ja. Hallo. Nora Hesper ist mein Name. Es gab ja eben so den kleinen Battle, ob Monitor die ehrlichere Sendung ist oder die Tagesschau. Jetzt höre ich relativ regelmäßig den Aufwachen-Podcast, auch wenn es mir häufig Bauchschmerzen bereitet, weil da viele Behauptungen in den Raum gestellt werden, die erstmal Spekulationen sind. Was sich daran aber gut abzeichnet, ist, dass zum Beispiel ein Format wie die Tagesschau oder Tagesthemen bei der Themensetzung mehr Raum für Spekulationen bietet. Das liegt daran, dass ich nicht weiß, wer dahinter steht. Das heißt, wenn jemand einen Bericht macht, kenne ich die Haltung des Journalisten nicht oder ich weiß gar nicht, wer das ist. Das kann ich sozusagen als Haltung nicht vom Bericht subtrahieren. Wenn ich weiß, Georg Restle spricht, weiß ich, welche Haltung der hat, wo ich den hinsortieren kann, wozu der sich äußert. Und das kann ich im Zweifel von einem Bericht subtrahieren und sagen, okay, der ist sowieso in der Richtung unterwegs, so, und dann muss ich vielleicht nochmal woanders gucken. Und ich finde das für ein Format wie Tagesschau, Tagesthemen, wesentlich schwieriger transparent zu machen. Und man merkt, dass es auch nicht so bekannt ist, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Entscheidungen gefällt werden für Themen oder so. Und dass durch diese mangelnde Transparenz ein kleines Misstrauen entsteht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne die Moderatoren der Sendung, aber ich kenne die Redaktion nicht. Ich kenne die anderen Gesichter nicht. Nur mal so als Einwurf zwischen ehrlich oder nicht ehrlich. Ich glaube, das eine ist transparenter und das andere ist auch viel schwieriger, transparent zu machen. Weiter geht's hier. Danke, Peter Schink. Als gelernter Journalist eine selbstkritische Frage. Ich weiß, ihr habt euer Handwerk extrem professionell gelernt und übt das aus. Wenn ihr im Netz dann aber sehr persönlich auftaucht, und wir alle ja im Netz sehr persönlich auftauchen, strahlt es dann nicht auf das ab, was auf der Mattscheibe stattfindet? Also wenn jemand euch persönlich im Netz begegnet und ihr da eine klare Haltung habt, dann strahlt es doch ab, oder? Ja. Ja, das ist in der Tat so und das muss man sich als Journalist natürlich immer vergegenwärtigen, auch wenn man selber sagt, ich kann mich jetzt hier noch 3 Stunden hinsetzen und sagen, Sie werden theoretisch meine Haltung im Morgenmagazin nie sehen und nie in irgendeiner Form erfahren, weil ich hatte ja gerade schon das Beispiel mit der Obergrenze und ich könnte Ihnen 100 Beispiele nennen. Aber alle denken dich doch mit. Aber alle denken, ja, das will ich ja sagen, das ist natürlich, ich weiß das und ich erzähle das und ich erkläre das und nichtsdestotrotz wird bei Ihnen zu Hause trotzdem dieses Mitschwingen, da ist doch die Hayali, die hat doch irgendwie. Und das kann zu einem Problem werden und deswegen sage ich, es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Nur das, was die Frau mit dem Bier, was gleich irgendwann dann noch kommt, gerade gesagt hat, stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen dann wirklich ein Interesse daran hätten, jedes einzelne und die Zeit, ne, jedes einzelne Redaktionsmitglied und die Hintergründe wirklich zu verstehen und nachzuvollziehen. Das ist eben der, also wie so ein Hin und Her, zwischen dem wir auch irgendwie stecken mittlerweile. Ich finde aber in diesen Zeiten, ich will das nochmal sagen, es ist eine riesen, ich meine, guck dir das mal an, Sie können das ja gar nicht sehen, es ist rappelvoll, das zeigt doch auch, wie groß das Interesse daran ist. Ich finde, diese ganze Diskussion um, sind wir gesteuert, sind wir linksgrün versifft, sind wir, was weiß ich nicht, Merkel-Jünger und was es alles gibt oder Systemnutten, denken Sie sich was aus. Ich sehe das als Chance und zwar wirklich in Interaktion, in die Kommunikation zu treten für diesen Beruf, aber auch den, also insgesamt für unsere Arbeit auch zu werben und eben zu sagen, was geht und was geht nicht, was machen wir gut, was machen wir aber auch nicht so gut. Mir geht es genauso, ich merke das auch jeden Tag, es gibt ein großes Interesse. Wir versuchen dem Interesse nachzukommen. Seit 11 Jahren schreibe ich gelegentlich im Tagesschau-Blog, wie ist eigentlich diese oder jene Entscheidung zustande gekommen. Wir haben ein Format ins Leben gerufen, Sag's mir ins Gesicht, wo wir ausdrücklich Verfasser von Hasskommentaren bitten, face-to-face mit uns in den Dialog zu treten. Wir werden jetzt demnächst auch ein bisschen mehr nochmal rausgehen, auch als Redaktion. Das ist bei unserer Zielgruppe mit 80 Millionen ein bisschen schwierig, bis wir sie alle durchhaben. Aber der Appell fällt auf einen sehr fruchtbaren Boden. Eine einzige Frage davon. Ist es nicht ein bisschen widersprüchlich, was hier Jali gesagt hat, wenn sie sagte, irgendwie, ja, eigentlich kann ich schreiben, was ich möchte. Und andererseits behauptet sie, sie wäre die ganze Zeit neutral. Welchen Sinn hat das denn dann zu schreiben, wie man möchte? Irgendwie finde ich das widersinnig, weiß ich nicht genau. Ja. Inkongruent. Ja. Ich weiß auch nicht, warum man Sag's mir ins Gesicht macht wegen Hasskommentaren. Ich meine, wenn die Leute einfach nur hassen, warum sollen die einem das dann sagen? Was gibt's da zu klären? Was soll man da... Über was soll man sich da unterhalten? Ja, und in Wahrheit haben sie ja auch die ihnen nicht genehm waren, schnell gekickt. Ne? Ja, ja, wenn es da auch nur um Hass gehen würde, ich meine, warum muss man sich da unterhalten? Das ist Quatsch. Also generell ist einfach, die sitzen da so unglaublich selbstgerecht da. So, ich weiß gar nicht, wie man das noch in den Schmutz ziehen soll, als das einfach so laufen zu lassen. Weil da kann man sich doch nur an den Kopf fassen. Also alles ist in Ordnung, ich bin objektiv, alles ist in Ordnung, wir machen unsere Sache großartig, Schulterklopfen und das war Selbstbeweihräucherung. Während in Umfragen der Journalismus immer schlechter und schlechter da wegkommt, sitzen die hier da und haben keinerlei Fehlerbewusstsein. Ah, ja, jetzt muss ich auch mal ein bisschen den Herrn von der Tagesschau in Schutz nehmen. Oh. Weil so ganz... Nur, ich mache nichts falsch, ist er jetzt nicht unterwegs. Also er hat ja schon so ein paar Beispiele genannt, wie zum Beispiel dieses, dass das da angeblich aus allen Poren getrieft hat, nach ihr sollt ihr nicht wählen und so. Also das fand ich ist schon eine Aussage, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte von ihm. Ja, stimmt, aber also, die Hayali. Er hat die Aussage gemacht, aber der hat sie nicht in dem Kontext gemacht, wie du es jetzt meinst, weil... Die Aussage ist ja richtig, er hat es eher so gesagt, so nach dem Motto, so ja, es ist ja nicht so, als ob wir das gemacht hätten, obwohl nee, das ja das nee, ist, ich gar was nicht so gemacht haben. Also ich will dir nicht widersprechen, ich wollte es nur... Ich glaube, du hast ihn nicht ganz falsch, nicht ganz richtig verstanden, also er hat das ja schon gesagt, dass sie es so gemacht haben. Tja, ja, aber dafür generell, haben wir noch Zeit hier aus der ersten Reihe. Die ganzen Sachen, die hier vorgetragen werden, in der Sache kann man denen sehr wenig widersprechen. Allerdings wird es ja immer auf Kontrahenten projiziert und nicht auf sich selber. Und wenn die Leute halt reflektieren würden, dass sie die Methoden selber anwenden, die sie hier bei anderen kritisieren, dann wären wir einen Schritt weiter. Aber die sind ja nicht doof, die wissen ja, was sie machen. Uwe Haug, eine Frage zu dem Thema, wenn man als Journalist schon merkt, dass es Fake News im Netz gibt, Berichterstattung im Netz gibt zu dem Thema, wie geht man damit als Journalist um das wieder auszugleichen? Weil man muss sich ja dann doch irgendwo ein bisschen parteiisch zeigen, indem man sagt, das ist falsch, was ihr sagt. Wenn wir selber falsch berichten, richtig stellen? Wenn im Netz zum Beispiel irgendwelche Shitstorms laufen oder irgendwelche Propaganda läuft, die eben was falsch darstellt. Ich glaube, genau das ist der Punkt, wie ich mich als Journalist auch im Netz verstehe, hinzustellen, sich zu sagen, das sind die Kriterien für Wahrhaftigkeit oder für Richtigkeit. Danach kann ich feststellen, ob eine Nachricht stimmt oder nicht stimmt, die Kriterien sauber darstellen und den Leuten versuche klarzumachen, warum das Fake ist und warum das nicht Fakt ist. Das ist auch das, wo wir, glaube ich, als Journalisten zunehmend gefordert sind. Es gibt ja den Faktenfinder der Tagesschau mit Patrick Gensing, der sowas versucht. Es gibt andere, die das versuchen. Das ist die Rolle, die wir zunehmend haben, weil es ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob Sie sich die Vorstellung machen, wenn wir mit einer Monitorgeschichte im Netz richtig hochgehen, dann haben wir 10.000 Kommentare, 20.000 Kommentare, in denen so viel falsch und richtig steht, dass wir mit einem normalen Community-Management gar nicht mehr hinterherkommen. All das, was an Falschgeschichten da und sich dann wieder verbreitert und multipliziert, dem noch nachzukommen. Aber dieser Begriff des Gatekeepers, dieser altmodische, der wir mal haben, ich bin mir ganz sicher, den müssen wir wieder neu füllen. Und das ist eigentlich auch Aufgabe dieses Podiums für uns hier gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mit dieser Diskussion öffnen. Wir wollen uns insbesondere als Öffentlich-Rechtliche dieser Debatte öffnen. Nicht nur, deswegen haben wir Silke Burmester dazu nur eingeladen. Deswegen. Ja, ist schon eine Ansage, ne? Nach dem Motto, wir müssen hier wieder Gatekeeper spielen. Wir müssen wieder bestimmen, was auf den Tisch kommt und was nicht, ja. Genau, und wir sind hier so transparent, dass wir sogar die Silke Burmester einladen, die kontroverseste Figur ever. Ja, für eine ganz andere Ansicht, ja. Die ihm eigentlich noch am meisten recht gegeben hat auf dem ganzen Ding. Boah. Also die hat ja quasi alles bestätigt, was Monitormensch hier irgendwie von sich gegeben hat, während die anderen ja da eher so ein bisschen einschränkend gewirkt haben. Ja, ich weiß nicht. Also im Gesamtkontext fand ich den Restle noch relativ, ja. Aber gut, ich meine, die ganze Sache, wie gesagt, inhaltlich her haben die ja teilweise richtige Sachen gesagt, nur projizieren die einfach das immer auf andere. Und weil sie einfach eine unglaublich kluge Beobachterin ist und weil ich sie sehr schätze. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Dunja, noch ich habe noch eine Sache, weil das extrem wichtig ist, was Sie gerade gesagt haben. Das ist eine Bitte sozusagen an alle, die nicht im journalistischen Bereich tätig sind. Geben Sie uns vielleicht auch mal an der ein oder anderen Stelle Zeit. Also wie viele Menschen nach 3 Sekunden erwarten, wir wüssten schon alles, wer, wie, wo, warum, was. Dann berichten wir nicht, dann heißt es, ah, Fake News, die wollen was vertuschen, Lückenpresse, Lügenpresse, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht wollen wir einfach nur gute Arbeit abliefern. Also Zeit ist das eine, die man manchmal braucht und das andere wäre eine Bitte, jetzt sitzen Sie gerade neben mir, weil gerade die ganzen Hasskommentare... Lückenpresse. Ihr seid Journalisten, haben einen riesengroßen Strom an Informationen, aus dem sie selektierend auswählen, was sie euch dann präsentieren. Genau dasselbe machen auch Presseagenturen. Per Definition ist es eine Lückenpresse, weil die gesamten Informationen, über die man berichten könnte, nicht dargestellt werden können. Also ist Lückenpresse nicht unbedingt ein Vorwurf wie Lügenpresse, sondern die Erinnerung daran, dass Journalisten per Definition Informationen weglassen müssen, wenn sie berichten. Ja, aber auch ganz, ganz abseits davon, was absolut richtig ist, wir reden hier über, in Anführungszeichen, Qualitätsjournalisten, ja, die bezeichnen sich selber als hochprofessionell, ja, und die rechtfertigen ihr Gehalt durch ihre Arbeit, ja, und das ist der Punkt, ja, wenn wir einfach über irgendwelche Privatpersonen reden würden, ja, die Frau Hayali reklamiert das ja auch für sich hier. Ja, wenn ich auf Facebook poste, dann bin ich da Privatperson. Aber die Leute, die machen halt direkt den Zusammenhang mit ZDF und meiner journalistischen Tätigkeit. Was sie selber macht, wenn wir ehrlich sind. Ja, und diese Unterscheidung ist halt wichtig, weil ob du dafür bezahlt wirst, was du machst, oder ob du einfach deine private Meinung sagst und du beziehst dein Geld aus ganz anderen Quellen, was halt nichts konkret damit zu tun hat. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, ich denke mal, das ist klar, oder? Ja, und ich finde es auch ein bisschen unangemessen, wie die so rüberkommt. So von, also dieses Gegrinse da die ganze Zeit, das ist wirklich ein bisschen selbstgerecht. Kommt mir das auch vor, ja. Unity. Ich meine, wir wissen, wovon wir sprechen, alle drei und Sie wahrscheinlich auch. An alle Verlage und Sender die Bitte, sich da einfach noch besser aufzustellen. Die Leute müssen besser geschult werden. Es muss viel mehr Menschen müssen sich um diese Kommentare kümmern. Denn wenn wir diese Kommentarspalten, und das können wir als einzelne Journalisten gar nicht mehr leisten, wenn wir diese Kommentarspalten abgeben, und ich weiß, Sie sind da besser mittlerweile geworden, aber immer noch nicht gut genug, und wir übrigens auch nicht, dann geht es eben flöten und dann bekommt man den Eindruck, halb Deutschland hat die Meinung A, B, C. Und das stimmt natürlich nicht. Und ich finde, da sind Sie eben auch in der Verantwortung und in der Pflicht, noch besser, wir auch, und noch aktiver zu werden. Und vor allen Dingen die sich um diese Hasskommentare kümmern, die brauchen auch eine Betreuung. Weil das aber geht nicht spurlos an einem jetzt vorbei. Jetzt möchte ich auch noch eins sagen. Tja, mal wieder die alte Leier. Ich möchte jetzt nochmal einen Hinweis geben auf den Tagesschau-Faktenfinder, ja, wo gezeigt wird, wie irgendwelche Niedriglohn bezahlten Filipinos für Facebook die Hasskommentare filtern. Ja? Ne? Und das mal im Hinterkopf zu dem, was die Dame hier gerade gesagt hat. Ja, die Realität sieht einfach anders aus, als wie sich die Dame das sich vorstellt. Ja, aber was sie halt auch immer auch wieder meint, so als wäre das wieder alles Gehirnwäsche, wenn die Leute irgendwie in die Kommentare gucken und da irgendwelche Sachen lesen. So, als ob sich davon die Leute ihre Meinung komplett ändern lassen. Die haben irgendwie eine Ansicht, dann lesen sie irgendwelchen Kram in den Kommentaren und denken sich, ja, dann, wenn das da in den Kommentaren steht, dann sehe ich das auch so. So, Humbug. Sagen, das Ding. Sorry. Ich finde, man sollte schon noch unterscheiden, die Leute, denen es wirklich darum geht, jetzt ihre Meinung kundzutun oder zu widersprechen, und diejenigen, die ins Netz gehen, um dich fertig zu machen. Da kannst du nicht unterscheiden, das sage ich dir gleich. Also. Ja. Und deine Kollegin da auch nicht. Also. Es wäre grandios, wenn die das lernen würden, oder? Ja, das wäre mal gut. Lernen würden zu unterscheiden, dann könnte man auch sowas wie Gamergate machen und dann könnte man genau sagen, nee, du weißt doch, wer von uns ein Troll ist und wer nicht. Ja. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, das wird momentan sehr deutlich und ich finde, das ist ja in diesem Film Lösch dich sehr schön dargestellt und das ist, glaube ich, ein Problem. So, jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht. OMG. Wie dieses organisierte Fertigmachen von Einzelpersonen, von Institutionen, vielleicht auch von Sendern. Ich glaube, das ist ein Problem, mit dem man sich fast noch mehr beschäftigen muss, als mit Karl-Heinz, der da sitzt und sagt, Frau Hayali, Sie kommen aus dem falschen Land oder was gut, auch immer. Gut, dann schließe ich. Das könnt ihr doch erst recht nicht erkennen, wer da von denen jetzt Karl-Heinz ist und wer von denen da jetzt irgendwie der Mob ist. Wie wollt ihr das denn erkennen? Ja. Also. Ja, also. Dann schließe ich die Runde mit einem Appell. Dann schließe ich die Runde mit einem Appell. Verstehen Sie dieses Forum und auch unsere alltägliche Arbeit als ein Angebot an diese Gesellschaft, diesen Dialog mit uns zu führen? Wir wollen diesen Dialog führen. Führen Sie ihn bitte auch mit uns. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank für alle, die hier vielen waren. Dank. Ja, nicht zu danken. Dass wir so viele sind, ne? Im Gegensatz zu denen. Wir beteiligen uns gerne an diesem Dialog mit diesem kleinen Stream hier. Ich möchte am Ende nochmal Egon Erwin Kisch zu Worte kommen lassen. Nachdem die den ja schön am Anfang hatten, framen wir das Ganze jetzt mit einem Zitat von ihm, das da heißt, der Reporter hat keine Tendenz, hat nichts zu rechtfertigen und hat keinen Standpunkt. Er hat unbefangen, Zeuge zu sein und unbefangene Zeugenschaft zu liefern. Fuck, echt, was für Cherrypicker, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Er hat sich gerade genau das Gegenteil von Kish am Anfang legitimieren lassen, nämlich Aktivist, bla bla bla. Auf der anderen Seite sagt Kish halt, nee, nix da. Nichts davon will er sehen. Vielleicht solltet ihr die Sachen von, die Bücher von euren Vorbildern noch mal ein bisschen genauer lesen. Ja, angesichts der Tatsache, dass der später dann sich irgendwelchen Parteien angeschlossen hat, nehme ich mal an, dass er seine Meinung geändert haben wird. Ja, ich wollte auch sagen, das ist ein frühes Zitat, aber ein wahres Zitat. Ja. Ja, das ist wie das, was Friedrichs halt auch gesagt hat, dass der gute Journalist sich mit nichts gemein macht, auch nicht mit einer guten Sache. Aber Friedrichs ist genauso tot wie Kish. Auch nochmal zu dem Senden von Redaktionskonferenzen. Da wäre es auch interessant, wenn man die Hintergrundkreise vielleicht auch mal stärker beleuchten würde. Also ich habe die Liste schon mal in der Sendung vorgelesen, aber ich würde sie nochmal gern vorlesen. Also zwischen 2006 und 2008 gab es in Berlin Hintergrundkreise, journalistische. Da hatte man Adlerkreis, Vier-Sterne-Kreis, Militärfachjournalisten, den Ampelkreis, Antennekreis, Rundfunkjournalisten, den Außenverteidigerkreis, Journalisten mit Schwerpunkt Verteidigungspolitik, Berliner Presseclub, rund 130 Mitglieder, gegründet 1952 in West-Berlin, mit Deutschem Presseclub zerstritten, Fusionsverhandlungen nach Regierungsumzug gescheitert, das Berliner Zimmer, Betonköpfe, sozialpolitische Themen wie Tarifpolitik, Rente, Krankenversicherung, Brückenkreis, konservative Journalisten, CDU, FDP nah, das Kartell, Wirtschaftsjournalisten, das Ohr, etwa 20 Mitglieder diskutieren über Außenpolitik, benannt nach dem markanten Ohren des früheren Außenministers Genscher, Deutsche Presseclub, knapp 250 Mitglieder, gegründet 1952 in Bonn, den Dresslerkreis, benannt nach dem Lokal Dressler in der Straße unter den Linden, Enklave, gelbe Karte, rund 30 SPD- und rot-grüne Journalisten gegründet, 1971, COCO, Abkürzung für Korrespondentenkollektiv, Millionäre, Korrespondenten der auflagestarken Regionalzeitung, Provinzkreis, 25 bis 30 Korrespondenten von Regionalzeitungen gegründet, Anfang der 1980er Jahre, benannt nach dem Bonner Lokal Provinz, Rotes Tuch oder Rosa Tuch, Journalistinnen, die vor allem politisch über Frauenthemen schreiben, Ruderclub, konservative Büroleiter und Chefredakteure, Salon Wissen, sozialpolitischer Hintergrundkreis, rund 20 überwiegend junge Journalisten mit zwei Politikern, Horst Seehofer und Karl Lauterbach, und zwei Experten, mit dem Weggang von Seehofer aus Berlin 2008 abgeschlossen. Tacheles, die Korrespondenten der Regionalmedien, U30, junge Journalisten unter 30 Jahren, unter 13 Journalisten, arbeitende Ex-Stipendianten der Konrad-Adenauer-Stiftung, Vino Rosso, 39 deutsche ausländische Korrespondenten, gegründet 2002, legt Wert auf guten Rotwein, Wohnzimmerkreis, 10 Journalisten, SPD-nahe Treffpunkt, ist die Wohnung eines Journalisten. In diesen Kreisen würde ich gern mal Mäuschen spielen wollen, weil wenn du dort jemanden einschleusen kannst, der ein bestimmtes Narrativ auf die Tagesordnung setzt, dann sprechen plötzlich 20, 30, 40, 50, 60 Journalisten über das Thema, was du vorgibst, und dort entsteht halt, wie soll man sagen, so ein Machtzentrum innerhalb der Deutungshoheit im Journalismus und so Redaktionsstube, Wunder was, aber du hast ja dann da verschiedene Redaktionsstuben, die miteinander da hocken und über die Themen nachdenken, Agenda-Setting betreiben, sich überlegen, können wir noch hier einen Politiker interviewen, was denken die denn, und dann bestimmte Reformthemen auf den Weg bringen, also ich weiß nicht so, da ist Redaktionsstube, ja, meine Güte, da würde ich gern bei einem Hintergrundkreis wissen, was läuft. Also, ja. Heiderabad. Ja, willkommen bei den Weltraumaffen, das Hinterzimmer des Internets. Ja. 13 Affen unter 5 Sternen mit 27 Zuschauern. Hashtag Zersetzungskultur. Fusion mit der Skeptiker-Szene gescheitert. Schade. Realitätsflüchtlinge nicht willkommen. Wegen kein betreutes Denken. Es ist selber nachdenken. kein Schlangenöl trinken, sondern in den Wald gehen. Genau. Der Wald bleibt unser Safe Space. Der Zweck heiligt die Mittel. Wir verabschieden uns von Mammon noch. Hier, Mammon, danke, dass du da warst. Ja, gerne, klar. Haut rein, Leute. Tschüss. Lasst euch nicht gendern. Geht in den Wald. Guten Tag, Maxi.